Hören Sie jetzt im Schneckenradio Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zur 45. Folge von Anmerkungen zum Weltgeschehen mit Tatjana und Gaston. Heute mit Alkohol. Wie immer, überraschend. Ja, wie immer, aber heute auch mit tollem neuen Equipment. Ich habe ja mein Equipment schon seit letztens. Also wir trinken weiter den... Oh, der ist jetzt ein bisschen sauer. Was? Finde ich nicht, Digga, kann man trinken. Ja, dafür, dass eine Woche auf ist, ist er jetzt ein bisschen sauer geworden. Das ist der Mazedonier vom Aldi Süd. Rassist. Was hat Aldi Süd mit Rassismus zu tun? Das würde zu weit führen, wahrscheinlich. Ja, das würde ein bisschen den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Also wir haben beim letzten Mal mit dem T-Bone SC400 und einem Knopfmikrofon aufgenommen. Und das hörte sich nur teils schön an. Also ich hörte mich schön an. Du hörtest dich schön an, ich hörte mich gar nicht an, man hat mich eigentlich nicht gehört. Kaum. Deswegen kannst du ja, bist du ja in einer guten Position. Jetzt kann ich alles nochmal erzählen, was ich beim letzten Mal erzählt habe, weil es hat keiner gehört. Aber ich höre mich auch tatsächlich, also es liegt am Gerät wahrscheinlich, aber sehr nuschelig an. Ja, es liegt wahrscheinlich. Unglaublich, also ich muss mich beim Sprechen... mehr anstrengen. Es liegt doch nicht daran, dass mehr ich Wein trinken. Zu dann laut bin und du völlig ausgelaugt bist, weil du gegen ansprechen musst. Er ist schon ein bisschen säuerlich. Ich bin gar nicht. Möchtest du mein Glas mittrinken? Nein. Gott sei Dank haben wir noch eine Flasche, die können wir gleich frisch aufmachen. Der darf auch nicht zu viel atmen. Nee, atmen ist. Das ist ein Mazedonier, der darf nicht zu viel arbeiten. Der Mazedonier darf nicht so viel atmen. Das neue Buch von... Ich werde hier mit meinen eigenen Scherzen hier. Ich glaube nicht, dass du ein Buch schreiben solltest, der den Titel trägt. Der Mazedonier. Nein, es sollte heißen, der gemeine Mazedonier darf nicht lange atmen. Zack. Und weg. Zack, schmeißt du dein Handy weg? Ja, wer trinkt noch das neue Jahr? Heute ist übrigens das russische Weihnachtsfest. Heilige Drei Könige ist heute auch. Herzlichen Glückwunsch an alle drei. Kaspar, Melchior und Balthasar. Die heute sich aufgeschwungen haben, um Geschenke zu bringen. Aber heute bei uns war keiner zum Geschenke bringen heute, oder? Ich habe nichts bekommen. Du hast nichts bekommen heute. Aber heute ist russisches Weihnachten. Hast du deinem Papa gratuliert? Nein. Schöne Weihnachten gewünscht. Nein, hätte ich wahrscheinlich machen sollen, das gute Tochter. Ja, sollen wir kurz anhalten? Nein. Jetzt auch nicht mehr. Da ist aber keine Zeitverschiebung jetzt, oder? Doch, das sind, glaube ich, 2 Stunden Zeitverschiebung. Echt? Ah, okay. Oder? Eine Stunde? Eine Stunde. Aber die sind wahrscheinlich eh viel zu besoffen, jetzt um zu reden. Ah ja, okay. Ich glaube, meiner Mutter würde der jetzt gefallen. Weil er nicht so süß ist. Ja. Ich finde ihn auch besser so. Ja, dann machen wir den nächsten Mal immer eine Woche vorher auf. Nein, lassen ganz viel atmen. Du weißt ja, der gemeine Mazedonier darf nicht so viel atmen. Nee, darf auch aber nicht. Aber was ist denn passiert seit dem letzten Podcast? Ich weiß nicht, ob wir über Weihnachten geredet haben. Was war denn Weihnachten? Ich glaube nicht, dass wir über Weihnachten geredet haben. Was war denn Weihnachten? Familie war Weihnachten. Nee, wie immer. Man kommt ja nicht drum herum. Du kommst nicht um meine Familie rum. Richtig. Vielleicht müssen wir uns auch mal so hinsetzen, dass wir uns gegenüber sitzen. Wozu? Dann musst du dich nicht immer nach links zu mir umdrehen, um mich anzugucken. Aber das ist immer, hat so einen gewissen Effekt, wenn ich jedes Mal mich umdrehen muss. Oder ich muss einfach in die Ecke hier. Machen wir das doch einfach. Ah, das ist so. Wir haben uns hervorragend vorbereitet. Das ist unfassbar. Das ist ja auch Probelauf, weil wir ein neues Mikro jetzt für dich. Ja, natürlich. Sollst du dich ein bisschen singen in der Zwischenzeit? Dam, dam. Ist doch nicht das Niveau. Ans Mikro greifen, das ist bestimmt auch toll. Nein? Haltbar. Nicht fallen lassen. Yeah. Jetzt kannst du auch wieder aufhören. Jetzt, warum, jetzt, ich schalte. Meine persönliche Motto. Ach, du hast schon dein Rätsel auf. Ja, meine persönliche Motto-Musikvariante. Hm? Das war meine Interpretation von Fahrstuhlmusik. Ja. Habe ich jetzt so aufgenommen, kann ich immer wieder einspielen. Super, ne? Jetzt halt das hier so komisch. Wir müssen ein bisschen tiefer hier, glaube ich. Ja. Sollen wir erst Technik machen? Technik machen? Was für Technik? Was? Worum redest du? Also wenn man, ich habe ja schon erzählt, wir haben beim ersten Mal, also beim letzten Mal mit so einem Knopfmikrofon gearbeitet. Und so ein T-Bone Steak, also T-Bone SC400. Ich als Veganer muss in T-Bone Steak reinsprechen. TC-Bone heißt es, glaube ich. Nee, es heißt T-Bone. Und das hörte sich nicht so toll an. Und da gab es einen Podcast von Sven Tauras, dem ehemaligen Radio Bastard, der auch zu zweit jetzt so einen Podcast macht. Was mich beruhigt hat, es war gar nicht so witzig wie als Radio Bastard. Das fand ich gut, dass der auch mal richtig schön langweilig sein kann. Aber wie Rudi Carrell mal sagte, man kann nur das aus dem Ärmel schütteln, was man vorher hineingesteckt hat. Also im normalen Gespräch oder sowas ist natürlich blöd, wenn du mit irgendwelchen vorgefertigten Witzchen kommst. Das muss schon aus dem Moment herauskommen und sowas. Aber gut, einige Bemerkungen könnte man sich ja irgendwie so einstudieren. Was wollte ich sagen? Ich hatte einen Knopf und es hörte sich nicht so gut an. Und er sagte, er hätte so einen Kopfhörer Mikrofon Mischmasch. Und die kosten dann, glaube ich, 40 Euro. Und dann wären wir 80 Euro. Und dann dachte ich, ist irgendwie ein bisschen blöd, weil Tatjana hat sich ja ganz gut angehört eigentlich. Boom. Ich höre mich immer ganz gut an. Mit dem Mikrofon. Und da dachte ich, jetzt kaufe ich einfach ein zweites Mikrofon der gleichen Art. Jetzt hörst du dich total von dem Schild an. Bitte? Jetzt hörst du dich total von dem Schild an. Wieso? Ja, aber du meinst doch gerade eben, dass man dich sehr stark nuscheln hört. Jetzt gerade schon wieder? Nee, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich langsamer reden sollte, dann geht es, glaube ich. Ich denke bloß immer, wenn man langsamer redet, klingt das total bescheuert. Wenn man jetzt irgendwie so sich Zeit nimmt, jetzt dauernd jedes einzelne Wort zu betonen oder so. Vielleicht hat man ein bisschen mehr Zeit, über seine Worte nachzudenken und dann... Eigentlich müssen die Pausen dann kürzer werden, eigentlich auch. Ja, Pausen kürzer, dann redet vielleicht nicht mehr so viel Unsinn, aber dann wäre es ja nicht mal unser Podcast. Ja. Außer ein Brezelessen dabei geht auch, dann gibt es auch ein paar Pausen. Und ja, Weinsaufen. War das Technik jetzt fertig? Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, diese zwei. Jeder hat ein einzelnes. Ein ich komme nie zu Wort beim Podcast. Ein eigenes. Auch dass ich mich wunderbar anhöre. Ja, du bist ja immer der sagt von wegen, nee, nicht noch was kaufen. Das und eigentlich haben wir jetzt hier das Equipment, was wir von Anfang an hätten haben müssen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Carsten hat was bestellt und ich bekam die Rechnung. Ja, das finde ich ein super Service von Thomann. Das sollten die öfter so machen. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, aber ich hatte es ja vorher bezahlt. Ja, aber wie kam das dazu, dass ich die Rechnung bekommen habe? Was haben Sie denn da verwechselt? Ich bin nicht das weiß ich nicht. Ich bin nicht als Frau über den Gemeinden. Ich habe auch keine E-Mail. Ich habe auch keine E-Mail-Adresse verwendet, die jetzt irgendwie... Ich habe eine Herkenhoff. Du hast ja keine Herkenhoff-Adresse. Ich bin ja keine Herkenhoff. Du hast auch keine. Ich werde auch keine. Richtig. Durchgefallen. Herkenhoff ist bei mir durchgefallen. Korrekt. Du bist durchgefallen als Herkenhoff. Ja, weil ich nicht den Herkenhoff-Vornamen habe. Brauchen wir einen gemeinsamen E-Mail? Ja, genau. Ich bin dafür, dass du Tatjana heißt. Dann brauchen wir eine gemeinsame E-Mail-Adresse? Eine gemeinsame habe ich eine. Na, wir haben ja entweder Herkenhoff oder Molchanova oder Kasen oder Schneckenradio hätten wir. Was ist denn mit Kasen@tati.de? Das ist nur für die Hochzeit. Aber können wir nicht als gemeinsame E-Mail-Adresse verwenden? Wir können auch tati@kasen.de haben. Von mir aus können wir auch kati@tasen.de. Schicken Sie Post an kati@tasen.de. So ist das damals auch mit der Rechnung gegangen. Stimmt. Schicken Sie hier ne? Und dann irgendwo haben sie es versucht, selber irgendwie rauszufinden. Haben ja, die Adresse gefunden und dann von wegen, boah, schicken wir da hin. Genau, deswegen habe ich die Rechnung bekommen, so wie die Lieferbestätigung. Was ich noch sagen wollte, also, ist es nicht eigentlich so, man hätte von Anfang an vernünftige Technik kaufen müssen? Nee. Natürlich, man schmeißt eigentlich nur Geld raus, aber man kann auch Glück haben. Ich weiß es nicht, also ich habe ja, Beispiel ist ja... Also ein bisschen Erfahrungswerte muss man haben, glaube ich. Plattenspieler, den ich dir geschenkt habe vor einigen Jahren zum Geburtstag. Oder vor einem Jahr, war das war vor anderthalb Jahren, war ich im letzten Geburtstag, vorletzten Geburtstag? Vorletzten? Ja. Und der ist jetzt kaputt gegangen. Ja. Der von deinem Vater, der vielleicht wesentlich, nicht wesentlich teurer oder günstiger war, lebt noch. Aber der war jetzt auch nicht so teuer, oder? Der war jetzt aber auch nicht so mega billig. 60 Euro? Ja. 70. Kommt, das ist nicht so teuer. Ja, aber der von deinem Vater war auch nicht teurer. Ich glaube schon. Echt? Ja. Na gut. Dann einfach das Geld rausgeschmissen. Hätte ich mal. Ich glaube, ich investiert würde wahrscheinlich das Leben geben. Das weiß man auch nicht. Ich weiß ja auch nicht unbedingt, was da jetzt genau dran kaputt ist. Ob da irgendwie einfach nur ein Riemen. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall bei Technik, ja, ich gebe dir recht, wir hätten von Anfang an uns gutes Equipment holen sollen. Aber ich meine, das ist auch die Erfahrung, ich meine, du weißt es ja nicht. Wir können, dass wir zu solchen Profi-Podcastern werden. Ja. Damals. Ich meine, im Grunde zahlen es unsere Fans, also, ne? Also, kein Dank ist Dank genug. Ja, wir haben gar keine Amazon-Liste, wo Leute uns was schenken können. Was für Amazon-Liste? Bist du bei Amazon? Ja. Du kaufst bei Amazon, ne? Selten. Ist das noch verwerflich? Was denn? Bei Amazon zu kaufen. Ja. Was ich ja auch zum Beispiel ein bisschen blöd finde, bei dem Codpast Podcast von ein paar Comedians, wird dauernd darauf verwiesen, dass man ja unbedingt, also man darf nicht Raub kopieren und solche, da sollte man, sondern man Geld zahlen und keine Ahnung was. Und da, ein paar Folgen später erzählen sie voller Stolz, dass sie halt, wenn sie ihre Massen-Amazon-Bestellungen machen, ja, dass dann sie extra angeben, dass die Verpackungen zusammengeschmissen werden sollen. Also nicht jedes Päckchen alleine, sondern alles zusammenschmeißen und dafür darfst du auch zwei Tage. Für dich der Widerspruch in CDs original kaufen und Amazon-Bestellungen? Ganz einfach, du verweist ja auf ein moralisches Empfinden, wenn du sagst von wegen, also das darfst du dir, also unbedingt kaufen, nicht kopieren. Jeder hat im Freundeskreis früher irgendwie kopiert. Ja, aber dieses Kopieren bezieht sich eher darauf, dass du was klaust. Etwas, wofür ein Künstler Geld bekommen würde, klaust. Ja, aber früher war das halt einfach so, das ist ja einfach nur eine Handhabungssache oftmals. Es ist ja heute sozusagen einfacher, das runterzuladen, als zu sagen, ich gehe jetzt zu meinem Nachbar, der kopiert mir das. Aber was ist denn jetzt mit diesen und ganzen das ist ja okay. Osteuropäischen Plattformen, wo du dir für ein paar Cent irgendwelche Songs runterladen kannst oder kaufen kannst? Das ist ja dann sogar legal. Was ist denn damit? Osteuropäische Plattformen. Hat mir ein Kollege erzählt, dass der in der Ukraine sich irgendwelche CDs kauft oder irgendwelche MP3s kauft. Ich glaube nicht, dass das legal ist. Aber der zahlt Geld für. Ja, super. Du kannst ja auch für illegale Sachen Geld bezahlen. Echt, ist ja blöd. Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit auch nicht aus. Möchtest du noch Brezel? Nein, danke. Ich habe nämlich über zwischen den Jahren, beziehungsweise jetzt im neuen Jahr, total viel zugenommen. Und mit Hinblick auf unsere bevorstehende Hochzeit. Ja, aber bitte? Möchte ich nicht dicker werden, als es sein muss. Deswegen muss ich jetzt die Brezel verputzen. Ja. Ich dachte, Brezel ist halt wegen Salz gut, wenn man Alkohol trinkt. Ich dachte, wir trinken nur Gin. Du hast ja mit dem Wein, bist du mit dem Wein eingekommen? Stimmt, wir haben auch eine Flasche. Ja, haben wir jetzt das Thema Technik durch. Ja, ist die Frage. Also ich habe natürlich eben ein Billigmikrofon. Was ist denn billig? 3 Euro oder was? 20 Euro. Ist ein billig Mikrofon, ja. Was kosten die denn? 60 oder was? Ja, beziehungsweise da gab es noch irgendwie so einen Popschutz. So. dabei und dann hat der 66 gekostet. Ja, ich habe man hat mir auch gesagt, dass so Mikrofone für Gesang, die sind richtig teuer. Ist mir die Frage, was du mit, also wenn du es aufnehmen willst auf CD, brauchst du natürlich... Nee, aber für Live-Auftritte. Wenn du wirklich auf Live-Auftritt haben, also so ein Mikro für Singen auf der Bühne haben möchtest mit dem entsprechenden Halt und so weiter, dann bist du auch schon ein paar hundert Euro los. Halt ist doch nicht das Mikro, oder? Ja gut, aber es versteckt das Ganze ja. Ich habe auch keine Ahnung. Ja gut, die Leute wissen, wie Norbert sagt, die Leute wissen eigentlich am besten selber. Ja, die haben wir mittlerweile Erfahrung. Über welches Mikrofon sie geil klingen und so. Ja, wir haben mittlerweile Erfahrung mit Künstlern gemacht, mit Sängern und alle bringen immer ihre eigenen Mikros mit. Weil wir denen das sagen. Nee, die sagen normal, dass sie das mitbringen. Sich aus. Martin habe ich das, glaube ich, damals gesagt. Nee, die haben gesagt, dass sie ihre eigenen Mikros mitbringen. Ah ja. Das macht, glaube ich, wirklich was jeder, was mitbringt. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier auch frei sitzen kann und dann da reinquatschen kann. Also wirklich mit dem Kopfmikrofon war immer so von wegen, echt, du musst es ganz nah am Mund halten. Das ist entspannter, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wesentlich besser wäre, wenn man Kopfhörer hätte. Aber dann hast du wirklich so einen Klumpen dann und so ein Ding dann auf dem... Ist das so ein Callcenter oder was? Ja, es ist schon ein dicker Kopfhörer, der ist nicht so angenehm. Mit seinem Sprichwort. Ja, genau. Ja, mit so einem Callcenter. Also kannst dich halt deinen Kopf bewegen und ja, aber das Mikro ist immer optimal sozusagen von der Aufnahme. Aber das ist mir, glaube ich, auch relativ egal, ob ich jetzt dahin spreche oder genau rein. Welchen Unterschied? Ja, natürlich, aber also mir ist es egal dann. Ja. Wie haben wir das eigentlich damals mit Sina gemacht? Also wir haben einfach das Gerät nur in die Mitte gestellt, ne? Und ich habe wahrscheinlich auch die Aufnahme nie wieder angehört. Ich habe sie mal angehört. Ich meine, hier kannst du ja wahrscheinlich auch von der Seite so ein bisschen von der Seite aufnehmen, sodass du... Aber hört man mich jetzt eigentlich ganz gut? Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg als du von dem Mikro. Ich habe das Gefühl, ich höre dich besser als mich. Also ich meine, ich höre mich schon ganz gut, aber immer noch deutlicher dich. Ich habe hier auch ein sehr lautes... Deutlicher Dich, das neue Album von Albert Carpendale. Ich habe sehr laute Organe, deswegen... Ja, du hast ja auch sehr viel Lungenvolumen, was du ausspielen kannst. Ja, tatsächlich. Ja. Über 100% Lungenvolumen. Warum habe ich eigentlich die Weinflasche nicht näher rangetan? Oder habe ich das... Wo ist sie eigentlich? Weg. Muss ich gleich eine Pause machen, um die Weinflasche zu holen? Oh mein Gott. Nein, steht hier. Oh, ich hab mitgedacht. Mitgedacht. Mitgedacht, das neue Album von Party in the Band. Ja, Mikros. Hatten wir nicht schon ein neues Album? Also ja, gut. Also ich hatte so ein Billigmikrofon, ich habe dieses Kopfmikrofon. Ja, aber ich meine, über die Jahre hinweg ist schon wieder okay. Das macht seit knapp sieben Jahren. Das ist nur 6,5 Jahren. Machen wir Podcasts? Mhm. Wann haben wir das erste Mal gemacht? Wann war unser erstes Mal? Am Anfang hatte ich doch dieses Stielding von Zoom, das H1. Hast du auch ein Mikro gehabt? Nee, wir hatten einfach so ein kleines Aufnahmegerät gehabt, oder? Ja, dieses Zoom H1, was anderes wüsste ich jetzt nicht. Martin hat das auch zum Aufnehmen. Zum Aufnehmen wovon? Für unsere Proben. Das H1? Ja, das sieht aber gar nicht bei mir so schlecht an. Ja, das ist relativ gut, aber ich meine, für Musik aufnehmen denke ich mir, oh. Hier kannst du immerhin noch zwei Mikros dran machen. Also es sollte auch reichen, dass man sie so positioniert, dass du mit drei Leuten da irgendwie so quatschen kannst. Aber ich habe jetzt keine Ständer für den Tisch jetzt. Ich habe jetzt nur diese Dinger, aber gut. Also diese Dinger sind halt so Mikrofonständer, so klassische Mikrofonständer. Die habe ich vom Fotoladen, der unten mal drin war, Foto Klaus oder sowas, die irgendwann mal aufgegeben haben und sowas. Und da stand das da als Rausschmeißobjekt und der Inhaber meinte noch, wissen Sie überhaupt, was das ist? Ich so, ja, das sind Mikrofonständer, ja. Wahrscheinlich, weil man das nicht erwartet hätte im Fotoladen, aber... Ja gut, die hatten eins wirklich schon Flugblatt gehabt. Das war übrigens ein sehr guter Fotoladen. Die haben sehr schöne Bewerbungsfotos immer gemacht. Tja. Jetzt ist da so eine komische Tante mit dem Wellness. Ja, das ist auch schön. Es ist eine Wellness-Tante da drin und es steht drauf, die hat ein Schild draußen. Wie heißt das? You're looking great oder sowas. Mhm. Ja. Super, wenn ich schon geil aussehe, dann brauche ich bei dir gar nicht erst rein. Ja, die hat auch so ganz klassischerweise so zwei Trethupen drin. Trethupen? Ja, kleine Hundis. Achso. Taschenhundis. Ja. Und irgendwie. Ich sehe die gar nicht so oft. Ich komme immer sehr spät nach Hause, deswegen sehe ich die auch nicht. Vielleicht würde ich wieder raus. Also es ist eigentlich, sie hatte so ein Schaufenster-Optik, so nach dem Motto, also keine Gardinen oder irgendwas da dran, sondern du kannst gleich, du kannst gleich komplett reingucken. Das ist aber hier Stil, das macht der Friseur um die Ecke da auch, dass du komplett reingucken kannst in alles. Das ist alles immer sehr provisorisch, das ist kein Schönheitssalon oder Schönheitsstudio, wo ich reingehen würde zum irgendwie. Es ist ja nur eine Person da, du hast jetzt nicht... Ich frage mich, was jeder macht eigentlich. Und was sie hatte, waren diese bescheuerten Seifenblasen. Aber das macht sie ja nicht mehr. Zum Glück nicht mehr, weil, wenn du an der Bushaltestelle standest, kamen diese Seifenblasen und die haben immer meine Tasche ruiniert. Vielleicht deswegen gibt es die nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich denke auch, ich hoffe. Ich komme nicht mehr. Oder sie ist zu bequem, um neues Seifen. Die wirkt so ein bisschen Zeugs zu holen. Wie wer? Wie meine Schwester. Was steht denn dran, was das überhaupt für ein Laden ist? Beauty, die haben auch diese komische Platte da, diese Vibrierplatte, diese abnehmen kann, wie das heißt. Aha. Mit der man bestimmte Muskelregionen gezielt trainieren kann, so. Ja, wenn sie alleine in dem Laden ist, dann ist ja... Was die da macht. Ich weiß nicht, was die da macht. Ah, Powerblade. Genau, das ist Powerblade. Da muss sie ja von einzelnen Leuten unheimlich viel Kohle absahnen. Eigentlich ja, wenn ich da hinkomme und nur sie alleine da ist, die mir die Nägel... Die macht, glaube ich, Maniküre, Pediküre, irgendwie dieses Powerblade. Visagistin. Ich weiß nicht, ob die auch Enthaarungen macht. Weiß ich nicht. Oder Enthauptungen. Hauptungen im Hinterhof. Darauf trinken wir jetzt rein. Ja. Barcelona dürfen nicht lange atmen und Enthauptungen haben wir im Hinterhof. Wenn Sie uns bitte folgen wollen. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich habe gehofft, dass da ein Kaffee reinkommt oder sowas, aber Pustekuchen. Dafür hat das dieses teure Restaurant, wo wir nicht reingehen. Jetzt ein Schild draußen, 32er Pizza für 6,90 zum Mitnehmen. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Pizza zum Mitnehmen? Ja. Dass irgendein Restaurant, was 2 Jahre lang einer auf Restaurant macht, irgendwann draußen ein Schild hinstellt, hier, wir machen jetzt auch noch einen halben Pizzaservice hier. Das ist aber merkwürdig. Das war, weiß ich nicht, fand ich irgendwie... Also es steht auch nur drauf, 32 Durchmesser, also es steht ein, sie haben also einen Kreis, da steht 32 drin und der ist durchgestrichen, so. Durchmesser, ja. Es ist nicht schön geschrieben und dann steht da Pizza jetzt auch zum Mitnehmen oder sowas. In auch, keiner schönen Schrift. Vielleicht haben die kurzfristig einen Laden verkauft oder sowas. Teil der Küche von jemandem Familie. Ja, genau. Wir haben ja gegenüber ein Restaurant, das, als der Mexikaner nicht mehr lief, haben sie die Hälfte abgetrennt und dann war das ein Marokkaner. Irgendwer hat mir gesagt, der Marokkaner wäre nicht schlecht gewesen. Ach, die. Die hört unseren Podcast auch nicht, oder? Nicht, dass wir auf irgendwen Rücksicht nehmen würden hier, nein, aber... Hört ja eh keiner, ist egal, was für ein... Ja, genau, aber dein Blog liest auch keiner. Eben kommst du an von wegen, oh, da hat mir jemand gedankt von wegen, für das Pfannkuchenrezept ohne Milch und... Ohne Eier. Eier. Übrigens, sehr empfehlenswertes Rezept. Geht auf meine Seite, lest euch das doch durch. Mit wem sprichst du? Das hört doch keiner. Aber genau, Silvester war ja ganz witzig. Wir haben Silvester mit zwei fetten Katzen verbracht, die beide aussahen wie Garfield. Und ich glaube, die essen jeden Tag. Andrea und ihre Schwester meint jetzt was. Du bist aber hart mit deinen Freundinnen. Warum schallt das eigentlich so laut hier? Jetzt jetzt ist der Mikro schall, siehst du? Ja, und die fetten Katzen... Da hast du auch gerade wahrscheinlich übersteuert. Die waren sehr lustig, sehr witzig. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir jeden Tag im Italiener anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Kollektion mit allem. Da waren Italiener links um die Ecke ein bisschen, ne? Weiter. Ja. Da, wo... Ist das dieser Pizza-Fritze? Ach, das ist auf der Ecke da, das Restaurant, oder was? Trattoria, keine Pizzeria. Ja, wir haben es, weil die Katzenbesitzer, das Katzenmutti meinte, die Katzen bekommen gar nicht so viel Leckerlis, also gar keine. Und die waren dafür so unbeschreiblich fett, dass wir das nicht vorstellen konnten. Vielleicht hat sie viele Mäuse im Haus. Ja, ich glaube nicht, dass die noch die Muster haben, Mäuse zu jagen. Die eine sah aus wie der Pate. Hat auch so kleine Hängebäckchen gehabt. Ah ja. Und sehr dicken Popo. So ein dicker Popo. Da war ich auch kurz, da habe ich mir auch gestoppt, so nach dem Motto von wegen, also jetzt hast du irgendwie so, also ich habe schon ein paar Leute spontan zu unserem Polterabend eingeladen und dann irgendwann dachte ich von wegen, jetzt kannst du aber nicht jeden. Also Polterabend kannst du jeden einladen. Einladen, aber die habe ich dann nicht eingeladen. Nee, wozu auch? Ja, da dachte ich von wegen, also jetzt musst du aber nicht jeden einladen. Er ist schon ein bisschen sauer, ne? Ja, noch zur Technik, ganz witzig. Habe ich auch nicht verstanden. Das ist voll boring. Wir hatten ein bisschen Verspätung, das merkt man natürlich nicht, wenn wir einfach irgendwann mal die Aufnahme starten. Aber wir hatten ein bisschen Verspätung beim Start der Aufnahme, weil hier was gebrummt hat. Und ich dachte, es wäre eines der Mikros oder eines der Kabel. Es war nicht eines der Kabel, es war die Steckdosenleiste hier in der Ecke. Die brummt. Aber nur, wenn du dein Mikro ansteckst. Ach nee. Dann hört man das so gut. Irgendwas brummt hier. Und da habe ich noch immer alles rausgezogen, hat trotzdem gebrummt. Also irgendwie war es das Licht vielleicht. Ich weiß nicht, warum das Licht... Das Licht ist so laut. Ich habe jetzt auch nicht... Ich habe in Physik auch nicht so gut aufgepasst, als wir Steckdosenleisten durchgenommen haben. Habt ihr Steckdosenleisten durchgenommen? Natürlich. Was denn sonst? Wir konnten noch nichts. Ja, sind wir jetzt mit dem Thema Technik durch? Das, weiß ich nicht. Wenn da was kommt, dann weiß man es nicht. Also diese Technik kann man gerade, glaube ich, einigermaßen empfehlen, die wir hier haben. Das ist so langweilig, was du da erzählst. Der Tatjana ist mal so persönlich. Natürlich im persönlichen Podcast ist das natürlich irgendwie so naheliegend, aber Tatjana mag es, andere Leute einfach mal so, weil du bist so scheiße. Du bist seit 30 Sekunden voll scheiße. Endcounting. Das muss ich dir jetzt unbedingt mitteilen. Du merkst gar nicht, wie unhöflich du sein kannst. Ich weiß, wie vor den Kopf stoßend du sein kannst. Ich weiß, unhöflich ich sein kann. Aber du genießt es, oder was? Manchmal ja. Unfassbar. Ich möchte leicht mit dem Weinglas fertig sein, damit ich die frische Flasche. Frische Flasche. Die frische Flasche. Triller, Triller, Triller. Frische Flasche. Ich lasse mal frische Flasche, sehr gut. Ja, ne? Frische Flasche. Mit Handbewegung. Deine Mutter hat was Neues drauf. Und zwar mit... Mach ich mal. Das ist aber schon länger so. Nee. Ja, doch. Neu ist Danke sagen. Das ist echt und neu. Und mich umarmen. Oh Gott, echt? Ja, die hat mich nach warum? Der Messe am Heiligabend hat die mich umarmt. Ich war mich die nicht. Einzige, die umarmt wurde. Ich glaube, das haben wir sogar letzten Podcast auch schon erzählt. Ja, aber da konnte man mich ja nicht hören. Und wenn man mich nicht hören kann, dann schalten die Leute aus. Ja. Ich glaube... Wir haben den 45. Podcast und Markus ist unser einziger Hörer, wenn er es überhaupt noch sich antut. Meinst du nicht? Momentan ist er gesundheitlich, glaube ich, nicht so gut dabei. Oh, gute Besserung. Und dann hört man keine Podcasts, glaube ich. Die ziehen einen so runter, glaube ich. Aber der hat manchmal was. Also ich baue immer darauf, dass Leute da gut durchkommen, weil aus der Entfernung kann man relativ wenig dazu tun. Ziehst du jetzt irgendwelche komischen Grimassen, Trauergrimassen oder was? Nein, ich frage mich, was. Ja, wir wünschen gute Besserung. Irgendwas mit Rücken, glaube ich. Aber das hat ja immer, Rücken hat ja immer mit allem zu tun. Ja, Rücken ist ja ganz wichtig. Mit Füßen, mit dem Kopf, mit den Nachbarn. Meistens mit den Kindern. Kindern, ja. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja, niemand ist mit guter Besserung auch irgendwie geholfen, oder? Man hat dann an gedacht. Ja gut, das wird er spätestens merken, wenn er unseren Podcast hört. Und wenn er den nicht hört, hat er wohl nicht an uns gedacht. Das wollen wir mal festhalten hier. Unser einziger Zuhörer. Ich höre unser Podcast aber auch ganz gerne. Ja, aber du bist nicht der dritte Zuhörer oder der erste. Du bist... Der einzige. Du bist beteiligt. Ja, beteiligt, du frische Flasche, du. Frische Flasche. Aber wir werden ja irgendwann mal, hegen ja die Hoffnung, dass unsere Nachkommen irgendwann... Alle 250 Teile, die wir bis dahin aufgenommen haben, am Stück. Ja, komm, nach 6 Jahren 45, das ist ja... 6 Jahre sind 3 Jahre. 3 Jahre. Ja, ich hatte am Anfang, wir sind mal bei Technik, ne? Am Anfang sind H1, Zoom, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir damit Doppelpodcast gemacht haben. Du willst jetzt Facebook checken. Kinder, eure Mutter checkt einfach so im interessanten Gespräch eine Internetseite, die damals Facebook hieß, wo sich die ganzen Loser getroffen haben, die abends nichts zu tun hatten. So wie ich. Und Katzenvideos geteilt haben. Ich liebe Katzenvideos. Prost. Also, bist du ich. Ja, Ist aber auch sauer. Aber wir waren jetzt beim Thema kurz zu deiner Mutter. Kurze? Und dann Weihnachten. Weihnachten war dieses Jahr wieder 3 Tage lang. Nein, Weihnachten war 2 Tage lang. Heiligabend war vorgeschaltet. Vom 24. abends bis 26. abends. Dieses Jahr waren wir, also dieses Jahr haben wir erstmal Ärger bekommen, aber wir haben einen freundlichen Hinweis bekommen, dass wir zu einigen Bekannten unbedingt am 23. noch kommen müssten. Ja. Wir haben keinen Ärger bekommen, wir haben eine direkte Aufforderung gekriegt, zu kommen. Ja, die war deutlich wie der Pate, der Katzenpate da. Und dann waren wir erst halt bei Marion und Jens, bei dem Nachbarbesäufnis. Was eigentlich ganz witzig war. Ja, was ganz witzig gewesen ist. Und wann sind wir da denn weggegangen? Wir waren relativ spät weg, weil wir erst wieder bei unserer Bekannten waren, war die Kleine schon im Bett. Ja, aber zu 8 Uhr waren wir da, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie lange Jens dann gemacht hat, also Jens Bosse. Ich glaube, wir waren um 8:30 oder so waren wir da. Wenn die noch erzählen, dass sie noch richtig reingehauen, aber da hat auch keiner richtig mit dem Saufen reingehauen, oder? Vor Heiligabend. Am nächsten Tag haben die noch groß Spaß. Aber ich finde immer wieder sonntags. Du hast ja auch einige Leute da vor Ort zu unserem Polterabend auch eingeladen, ne? Natürlich wird keiner von denen kommen, aber wir laden immer alle. Ja, doch. Da ist so einer aus Kaltenwenne, der kommt garantiert. Ich kenne die Kaltenwenner. Ja, ja. Der ist ganz witzig. Der ist ganz witzig, aber er redet dauernd über seine Rente. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Aber der ist ganz lustig drauf. Ja, der ist lustig drauf. Der ist nicht so kacke drauf halt. Ich mache eine frische Flasche auf. Aber der ist doch kurz vor der Rente. Wahrscheinlich ist das doch ein kleines Thema. Der ist nicht kurz vor der Rente. Nein. Ist. Aber ist er nicht irgendwie selbstständig irgendwas? Und er hat doch irgendwie ein ganz großes Unternehmen, oder nicht? Der macht doch irgendwas. Nee, dann redest du jetzt von wem anders. Hast du noch? Warte, ist dieser... Hex oder Arschloch? Nee, der hat doch irgendwie... Über wen redest du? Dem mit der Brille? Der Blonde mit der Brille. Der ist nicht selbstständig. Doch, der ist selbstständig. Nein, der ist nicht selbstständig. Nein. Der mit der Mini-Pli-Frisur, der ist selbstständig. Ja, aber der andere doch. Nein, der ist nicht selbstständig. Was macht er denn? Arbeiten. Keine Ahnung. Also da finden wir mal sehr teure Klamotten. Ach ja? Ja, die von Dieter Bohlen. Das ist auch so, das erkenne ich nicht und es interessiert mich auch so überhaupt nicht. Du ja, sagst nicht Stopp, oder? Stopp. Aber warum sollte jemand da in der Nachbarschaft ein Poloshirt für 120 Euro tragen? Ach so, teuer. Das weiß ich nicht. Der findet sich geil. Das Schwierige finde ich eigentlich, dass die von sich aus so wenig interessante Sachen sagen. Die nicht mit einem Job oder Rente oder derartigen Probleme hast. Damit was Spannendes oder was Interessantes rauskommt, muss auch was Spannendes und Interessantes reingehen. Wenn die halt nichts Spannendes oder Interessantes erleben oder es erkennen, wenn sie es erleben, dann haben die es auch nicht zu erzählen. Nee, und da geht jetzt auch das Gescheite jetzt langsam mal los. Das ist ja das Alter jetzt, oder? Eigentlich schon, und ich dachte immer, wann geht's denn los? Also es wurde ja immer so, ja, wurde ja immer so gesagt, ne, mit Anfang 40, Anfang 40 und keine Ahnung was und wie, ja, Kinder, dann kam aber erstmal irgendwie nichts. Kinder so halbwegs erwachsen, das heißt halbwegs, aber so halbwegs so ein bisschen. Ja, ist ja alles nicht. Also gut, da sind da, also in der Ecke sind noch oder nur. Was ich schlimmer finde, wenn Leute so ein Eherettungskind kriegen. Was ja sehr viele machen. Ein Kindermarkt kriegen ja so spät nach Kömmling, um die Ehe zu retten, und dann wird es doch nichts. Aber wie soll das funktionieren, dass ein Kind die Ehe rettet? Ja, vielleicht, dass man wirklich ein gemeinsames Thema hat, sich gemeinsam etwas kümmert. Das Kind wird dann. Da hat man ja auch keine Zeit, man nimmt sich ja keine Zeit für sich selber. Und normalerweise ist das Problem. Die Leute das hier eben nicht. Durch ein Kind hast du ja keine Zeit für dich selber. Ich weiß es ja nicht, ich habe ja selber keine Kinder, aber vielleicht denken sie in dem Augenblick, wenn ich ein Kind kriege, halte ich denjenigen nochmal, bin ich noch immer denjenigen an mich fest, oder vielleicht wünscht sich der Mann dann nochmal ein Kind, weiß man nicht. Weil bei meinen Eltern kam ja auch ein paar Mal an, als diese schon längst geschieden waren, weiß ich noch, kamen sie damit an, da war ich 8 oder 9, dass sie nochmal ein Kind kriegen wollen. Oder hat sie noch auf der Krim gewohnt, oder was? Ja, das war ja noch, als wir noch auf der Krim gewohnt haben. Kam mein Vater damit an, dass er ganz gerne noch mal ein Kind haben möchte. Ja, da war seine Art des Versuchs, die Ehe zu retten, wahrscheinlich oder so. Das glaube ich nicht. Er wollte schon ein Kind von deiner Mutter, oder nicht? Ja. Na gut, mittlerweile ist er auch froh, dass er es nicht gemacht hat. Aber ihr wärt auf der Krim dann geblieben. Weiß ich nicht. Ja, mit einem Neugeborenen muss er 6 Tasche mitnehmen. Na, ich glaube, meine Mutter wäre da sowieso. Ich meine, dass die Ehe meiner Eltern nicht gehalten hätte, so oder so, glaube ich, jedem klar, außer meiner Mutter. Obwohl, die hat mit Mitte 30 sich scheiden lassen, oder wie war das? 36. Ich war 2 Jahre älter als ich. Oh. Vielleicht geht's bei uns auch Knallerfall nach einem Jahr. Hau ab, du Arsch. Ich bin doch kein Arsch. Hallo? Kommst du klar? Dass du das sagst, deine Mutter hat sich auch scheiden lassen, oder? Nicht dein Vater. Ja, gut. Die Scheidungsgründe meiner Eltern müssen wir jetzt hier nicht nochmal besprechen. Vielleicht bei einer anderen. Wo die ganze Öffentlichkeit hier zuhört. Ja, die Ehe war nie so glücklich. Meine Mutter hat sie scheiden lassen. Und wir waren alle glücklich tot. Und alle haben sich gefreut. Alle haben sich gefreut. Auch deine Oma? Ach, die ist schwierig. Ich glaube, das ist nur diese Nachkriegsgeneration, die. Oder Kriegsgeneration sogar, die sich noch miterlebt hat und sehr traumatisiert ist. Und die hat Probleme, Freude zu empfinden. Also es ist so, bei meiner Oma ist es so, wenn was Schönes passiert, erwartet sie, dass da unmittelbar danach was Furchtbares geschieht. Also die schwört es also für mich herbei. Oder hofft, dass was Furchtbares passiert, damit man quasi für das Glück irgendwie doch einen Ausgleich hat. Ah ja. Wie geht's dir eigentlich? Hast du heute angerufen? Ja, lebt noch. Ja, lebt noch. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Ja. Lebt denn die alte Großmutter noch? Großmutter. Das ist auch ein bisschen. Sind wir jetzt unter uns, ne? Was bitte? Meine Mutter hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Hast du ihr übermittelt von mir? Ja, ne? Ja, natürlich. Sehr gut. Traurigerweise war ich auch die Einzige, Ja. Hat der Vater nicht angerufen. Das zweite Glas geht schneller, ne? Ja. Das ist doch nicht so sauer. Weihnachten. Was war Weihnachten? Mmh. Weihnachten war ja volles Haus und ich habe das zwar am Anfang, also noch ein bisschen vorgegriffener. Wir hatten früher halt immer Familienpartys mit zwei Familien. Einmal die Potts, einmal die Herrenhaus. Und mit ihrem Bruder hat sich meine Mutter verkracht. Ihre kleinere Schwester, das Verhältnis war auch nicht so immer das Tollste. Die Mutter hat noch kleinere Schwester? Gegenüber, ja. Ist die jünger? Ja. Ich dachte, die wäre älter. Stimmt, die ist älter, Entschuldigung, die ist älter. Da war das Verhältnis sowieso nicht so das Allergeilste und... Ach, das Kabel, da trete ich drauf. Also das war nicht so, das war sowieso nicht so ganz so feste irgendwie, aber sie hat die älteste Schwester halt, da war das Verhältnis immer schon ein bisschen besser, die hat sich aber scheiden lassen. Und dann fingen auch in der Familie eigentlich die beiden Töchter an zu sagen, wir haben ja jetzt eigene Freunde und die Älteste hat geheiratet, die Jüngere hatte immer einen Freund, so von wegen, und kam an von wegen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben ja jetzt unsere eigene Familie. Und das habe ich nie begriffen, das habe ich nie so gesehen, dass ich quasi immer sagen würde, ich habe jetzt eine Freundin und jetzt hat mein Bruder auch eine Freundin, jetzt haben wir hier und dann schmeißen wir die anderen raus und laden die nicht mehr ein, sondern wir machen jetzt Wumm. Und das hat bei denen, diese eigene Familie, das hat irgendwie so 2 Jahre gehalten, bis es da komplett auseinandergeflogen ist. Weswegen meine kleine Cousine jetzt irgendwie so meint, sei froh, dass du so viele Leute da hast. Bei uns ist alles kaputt gegangen. Und ich dachte, ja, wie ihr es angegangen seid. Also ich wundere mich nicht, dass das irgendwie so dann irgendwie, dass da nichts, also nichts von geblieben ist. Ne? Dass nicht irgendwer sich da aufrafft, zu wenigen sich da noch zu treffen, sondern es trifft sich gar keiner mehr bei denen. Und so war das am Anfang ja bei uns auch. Der Älteste sagte irgendwann auch von wegen, ja, hier eigene Familie, eigene Kinder und wir sind jetzt an Heiligabend zu Hause. Was ich akzeptieren kann, aber auch nicht so, dann soll es durchziehen. Da war aber irgendwie so, also seitdem wir beide da aufgetaucht sind und so ein bisschen Stimmung in die Bude bringen, ja, hatte ich das Gefühl, war halt mal so von wegen, man hat die Kinderchen mal da beim Krippenspiel so ein bisschen besucht und danach sind wir einfach zu dem nochmal hingegangen und dann beim ersten Mal war, glaube ich, noch Bescherung, beim zweiten Mal war ein leichtes Betrinken. Ja, schon da ist die nach dem Essen haben wir ja da. Nach dem Kuchen essen oder was? Nee, wir waren, ich glaube, einmal waren wir da nach dem Essen mit meinen Eltern, nach dem Abendessen mit meinen Eltern, sind wir nochmal zum Martin los. Das glaube ich nicht. Doch, wir waren einmal da nach der Bescherung. Das war abends, aber ich weiß nicht, ob es. Ich meine, es war Heiligabend, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war immer am 24., aber wir sind immer abgehauen und gesagt, wir haben jetzt noch was zu Hause. Es war tatsächlich, wir waren dann abends da nach dem Essen. Wo die Katze noch da war. Es war nach dem Essen. Was für eine Katze? Die hat noch mal eine Katze. Also beim ersten Mal sind wir nach dem Kirchding da. Und dann haben wir uns verabschiedet und ja, beim zweiten Mal kann sein, dass wir später, da haben wir Alkohol irgendwie ein bisschen getrunken. Ja, beim zweiten Mal waren wir auf jeden Fall nach dem, ich meine, wir waren nach dem Essen da. Also nachdem wir bei deinen Eltern was zu essen. Und wie kamen wir denn da hin? Ja gut, kann sein, weil Christian war mit dabei, ne? Stimmt, wir waren mit Christian da. Den muss ich ja auch irgendwie abgeholt haben. Hinterher nochmal dahin gefahren? Wir waren auf jeden Fall. Das hat sich aber lang gezogen, ja. Also irgendwie wir waren auf jeden Fall. Ich weiß nur, die hatten diese Katze gehabt und die war total Peter verrückt nach mir, weil ich so einen Wollpullover hatte, in den sie sich verstecken konnte. Ja. Also, die Petra fand es gar nicht so toll, dass ich die Katze die ganze Zeit so auf dem Arm hatte. Und danach schlugen die wieder Heiligabend bei meinen Eltern auf und sowas. Und ab da war halt, ja, die Bude war einfach wirklich voll. Und das ist immer, wenn so viele Leute da sind, ist es halt sehr oberflächlich und sowas. Also da war es vielleicht schön, als die wieder abgezischt sind. Da hat man noch ein bisschen irgendwie so gequatscht. Und dieses Jahr war es aber irgendwie noch so, dass irgendwie hinterher... Also es wurde nie persönlich. Es ist die ganze Zeit sehr oberflächlich und das finde ich eher so ermüdend. Ja, das sind aber auch zwischendurch einige Ereignisse gewesen von der Schwesterseite, die wir alle ein bisschen merkwürdig fanden. Und ja, da wurde erst ein Jahr lang irgendwie so drauf gepocht, das sollte keine Geschenke geben. Ein Jahr, das war kurzfristig vorher, weil wir hatten sogar Geschenke für sie. Wir hatten schon Geschenke, Wir hatten Geschenke für sie gehabt und wir haben es halt weggeschickt und haben es weggegeben. Sie wollte ja nichts geschenkt bekommen, wollte auch nichts verschenken. Und dieses Jahr haben wir es einfach so als gegeben genommen, bis sie es wieder das Gleiche, also nur wieder keine Geschenke haben möchte, bis sie dann beim Geburtstag von Vater verbindet hat, es sie doch nochmal, oder gefragt hat nochmal explizit, ob man sich... Ja, es sollte von anderer Seite kommen, ne? Also von wegen, schenken wir uns, denn es sollte wohl heißen, von wegen, ich mach wohl mit. Was ich wohl nicht so ganz verstanden habe, weil schließlich, ist jetzt mir jetzt auch egal, ob sie oder nicht, schließlich war das Geschenk, Schlussendlich war das Geschenk, was wir bekommen haben, alle kurzfristig auf letzten Drücker irgendwas besorgt. Ja, und die Idee ist jetzt, also ein Geschenk ist eigentlich was Persönliches und man sollte individuell, glaube ich, daran denken, macht demjenigen da Spaß. Da kann man daneben liegen und das ist okay. Und auch wenn man sagt von wegen, also ich finde das geil und ich kann dir erklären, warum das geil ist, ist es auch noch ein gutes Geschenk. Aber allen dasselbe zu schenken und zwar einen Gutschein für irgendwie ein Laserspiel, das irgendwie so... Ja, es ist diese Gemeinschaftsaktion, ne? Was wir mal spontan hatten. Wir sind spontan mal irgendwie so am ersten Weihnachtstag kegeln gegangen. Ostern kegeln gegangen. Das war spontan ganz witzig. Das haben wir auch nie wiederholt, aber es war spontan ganz witzig, weil es spontan war. Wenn du jetzt da hingehst und sagst von wegen, das machen wir jetzt jedes Mal Ostern und jedes Mal Weihnachten und keine Ahnung was, dann verliert das seinen Reiz und das hat auch keiner versucht. Aber diese Lasertag ist so ein bisschen dieses, also dieses Gemeinschaftsding dann jetzt nochmal zu machen und dann sollen auch wieder alle mit und alle mit, alle dabei. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil sie und ihr Freund sind die Einzigen davor. Haben Martin und Peter das auch bekommen? Ich weiß gar nicht. Die haben es nicht bekommen, aber es wurde gefragt, ob die nicht auch mitkommen wollen. Ach so. Ja, okay, aber das... Okay, die haben ja auch Kinder, das ist ja bei den Gesellen. Und das verstehe ich nicht. Wenn das Ganze eigentlich eher so in Oberflächlichkeiten ausartet, wer braucht das? Das braucht eigentlich keine Sau. Ja, das ist... Aber was Persönliches ist nett, aber einfach alle Rudel zusammen... Ja, boah. Das hat nicht... Ist jetzt nicht mein Ding. Aber wie gesagt, deswegen fing ich da mit Marion an, oder so, von wegen, dass sie ankam, von wegen sei glücklich... Sei froh, dass du es noch hast, weil Rüdiger kam auch an, hat 4 Kinder und die haben halt, ich glaube, der Erstgeborene hat am ersten Weihnachtstag irgendwie so ist er mal oder am zweiten mal vorbeigekommen. Ansonsten haben die Kinder sich überhaupt nicht blicken lassen und die hatten an Weihnachten nichts. Du willst mich wieder unterbrechen, aber ich will es eben erzählen. Ich möchte gerne was sagen. Also, ich verstehe, du erzählst doch die ganze Zeit. Ja, ich verstehe einfach nicht die Intention dahinter. Von meiner Schwester aus betrachtet. Ich möchte selber ganz gerne wieder diese Tradition aufnehmen, die Geschenke und so weiter, finde ich schon ganz schön. Nehme aber keine Zeit dafür, sondern renne am 23. los und besorge irgendwas. Was wirklich für mich nach einem... Okay, ich habe keine Ahnung, deswegen nehme ich jetzt... Ja gut, kann es sein, dass sie länger darüber nachgedacht hat. Und er halt nur auf dem letzten Drücker was geholt hat. Alles andere wäre noch blöder. Also dann wirklich zu sagen, ich habe gar keine Ahnung, jetzt hole ich mal irgendwelche Gutscheine. Aber ich meine, das weiß man halt nicht. Nee. Vielleicht hat sie ganz lange drüber nachgedacht und dann war das Ergebnis. Vielleicht hat sie ganz wenig drüber nachgedacht. Ja. Also es ist halt schwer zu sagen, was ist denn die Intention und worüber soll ich mich jetzt hier freuen? weiß ich nicht. Ich habe mich auch nicht sonderlich gefreut. Also ich meine, da geht es mir öfter mal so, wenn meine Familie mich beschenkt. Ja. Ja, aber vielleicht. Also der Gedanke nie ist nie, was interessiert ihn, sondern wir hauen da mal irgendwas raus. Also irgendwas kommt dann mal. Also so wirklich irgendwas. Ja. Geschenke ist eh, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das glaube ich nicht. Also ich finde eigentlich Schenken relativ leicht. Ja, wann hast du jemals was geschenkt, was jemandem Spaß gemacht hat? Es muss ja nicht Spaß machen. Es reicht ja, wenn es interessiert oder wenn die Leute was mit anfangen können. Ob das dann Spaß macht, das weiß ich nicht. Ja, wann hast du jemals oder das letzte Mal jemandem geschenkt, was Spaß gemacht hat? Oder? Dir zu Weihnachten. Die CD. Ja. Das kriegt man schon hin. Ohne dass es jetzt unheimlich teuer sein würde. Also beim letztes Jahr, das war halt ein bisschen teurer. Sieht das aber aus Verlobungstuch? Ah, Verlobungstuch. Hallo, willkommen bei HR24. Wir haben hier noch ein Verlobungstuch. Das lag hier noch. Ja, aber wenn ich schon keinen Ring bekommen habe, habe ich wenigstens zu. Ring wäre billiger gewesen. Weiß ich nicht. Doch, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Ja. Wenn wir jetzt diesen Podcast auf die Hochzeitsseite packen, nachher hört das jemand. Warum soll das auf die Hochzeitsseite packen? Na, weil das unser Projekt ist. Was, der Hochzeit oder das Podcast? Das Podcast. Ja, Weihnachten war dieses Jahr so ein bisschen etwas komisch. Ich fand es etwas komisch. Ich fand es. Also für meine Begriffe war es eigentlich ein bisschen zu viel. Ich habe jetzt nichts dabei. Also Rüdiger, unser Bekannter oder mein Bekannter, meinte halt von wegen, also für ihn ist halt Weihnachten ein spezielles Fest. Und das ist halt immer dieses von wegen. Diese Rührseligkeit. Also wenn man besinnliche Feiertage wünscht, so nach dem Motto, das heißt ja eigentlich nur von wegen, hab eine nette Rührseligkeit. Da kannst du dich wuseln in deinen persönlichen Schmachtgedanken und ha und ja und oh und Zucker fällt vom Himmel und ja, du kannst ja ich finde, das ist da oder das ist ja, nicht ist, da, aber du kannst ich... Zum Beispiel nicht, also bist ja auch so ein bisschen sentimental. Du kannst dir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Weihnachten, dass ich früher Weihnachten zu Hause alleine gesessen habe. Doch, das kann ich mir sogar vorstellen, mit Weinchen und Brezel. Nee, nicht mit Weinchen und Brezel, aber Fernsehen. Ah, Zocke. Habt ihr nichts getrunken? Ich war zu Hause alleine. Ich war im Wohnheim, war selbst alleine rum. Am 24. Wo war denn deine Schwester? Irgendwo, also im Urlaub oder so, was weiß ich. Ah. Ich fand es eher nervig, weil meine Mutter mich in den Himmel geschleift hat Weihnachten. Das glaube ich auch. Ich fand sehr scheiße. Habe mir bitte schon Kids beruhigt zu Hause bleiben, sich in die Fernseh gucken. Mich entspannen. Auch mal schnell Disco. Hast du mit Freunden getroffen oder was? Oder alleine? Nee, mit Freunden. Ja, dann ist ja schon wieder Event-Charakter. Also früher war ich echt auf einer Disco. Dann ich glaube, wenn ich Weihnachten alleine feiern würde, dann hätte ich dieses Besinnliche. Aber, ich bin jetzt nicht so der Verzweiflungstyp. Also ich kann diese Einsamkeit, kann ich auch genießen. Also das ist zwar manchmal ein bisschen... Aber Weihnachten alleine würdest du auch nicht sein wollen. Da, glaube ich, hast du ein Problem mit. Du willst nicht mal Weihnachten in Urlaub fahren. Das finde ich blöd. Also in die Sonne zu gehen und... Das hat ja gar nichts Weihnachtliches. Also ich meine... Du willst ja in die Berge fahren. Ja... In die Berge? Habe ich auch noch keinen Begriff von. Also Skifahren oder was? Das ist ja auch, was ich überhaupt nicht verstehe. Das. Warum machst du das denn nicht meine vorher? Meine Schwester redet seit Jahren davon, dass sie immer ganz gerne im Winter in die Berge fahren würde. Warum machst du das nicht nach Weihnachten als Winterferien? Da hast du genauso den gleichen Spaß. Ich kann das auch Weihnachten machen, das wird keiner merken. Das wird keiner merken, aber ich meine grundsätzlich. Kannst du Winterferien machen oder so. Ich meine, okay, muss mal gucken, wie das mit dem Urlaub passt. Ich kann Skifahren kriegen. An Weihnachten? Generell. Ich war noch nie Skifahren. Warst du noch nie Skifahren? Nee. Ist aber heute, ja, wird schwierig, glaube ich. Was wird schwierig? Es ist ja schon sehr so konditionsfördernd, fordernd. Du kriegst gleich ein Weinglas an den Omme. Jetzt wird es aber hier ein bisschen besinnlich. Ich habe da bislang keine Sehnsucht nach. Also wir waren natürlich schon mal im Schnee, also das ja, aber wir haben uns ja nicht auf Skier gestellt. Was cool war, wir waren ja vor... Es ist ja auch gefährlich. 16 Jahre. Landeshaar, so stand sie vor mir. Letztes Jahr waren wir mal in Tschechien Weihnachten. Silvester. Genau. Wer wir? Meine Schwester, ihr damaliger Freund. Und noch der war, Dicke? Der Dicke, genau. Ein paar Bekannte. Waren wir in Tschechien. Das war alles zugeschneit. Es war so schön. Es war richtig cool. Wir hatten so ein Haus mit mehreren Leuten und haben da Silvester gefeiert. Ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, nicht? Also ich meine, so Weihnachten und so Silvester, da hat man natürlich dieses Jahresausgangsgefühl. Was soll jetzt diese... Ich meine, du bist mit dir. Nee, von wegen. Und also Silvester nochmal einkaufen ist so, oh, jetzt noch was Schönes, was man heute Abend... Die letzten paar Stunden im alten Jahr, was dies Jahr relativ bescheuert gewesen ist, weil es war ja Samstag. Nur gepennt. Ich hab den Samstag nichts gemacht. Sonntag war ja eh, ist ja sowieso Geschäfte zu und Montag ist alles wieder auf. Ja, einfach nur Wochenende. Da war jetzt nicht viel von Feiertagsgehaberei und Montag ging schon der normale Scheiß. Also es war jetzt nicht so, dass man nach einem Sonntag noch einen freien Tag hatte. Aber ich nichts Da bist du am Arbeiten an Silvester, das hast du mir schon erzählt, aber den unseren Podcast-Hörern noch nicht. Also ihr macht ein Projekt, was über das Jahr selbst hinweg geht. Genau, was am 1.1.2018 in Kraft tritt. Ja. Ist ein Gesetzeskernprojekt. Ja. Was mit Steuerreformgesetz? Ja. Wenn sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, dann weiß ich es auch nicht. Nein, aber was ich sagen wollte, also da hast du ja eine gewisse, irgendwie eine schöne, eine gewisse Stimmung. Es ist eine gewisse Stimmung. Warum man da drin ist oder nicht, ist eine schöne Frage, weil es ist ein kalter Tag wie jeder andere auch oder wie in zwei Tagen noch mal und sowas. Aber jetzt gerade. Magisch, was ist magisch denn? Ja, für mich ist Silvester ja, also ich hatte ja kein Weihnachten als Kind. Ich hatte ja nur Silvester und für mich war Silvester, die Silvesternacht immer was völlig. Also es war wirklich, es wird alles weggewischt und alles ist neu. Alles ist neu. Und kann schon wir hatten früher nur eine Party. Also bei uns war es halt, es gibt also eine Party zu Silvester. Und das Schöne ist, es ist eben keine irgendwie kirchlich aufgepimpte Sache, sondern es ist einfach nur, die Nachbarn kommen, wir machen eine Party. Ja. Und halt, abends wird irgendwie so groß. Ja, aber du hast auch einen Zeitpunkt. Wunderkerzen angemacht. Ist ja nicht so ein Zeitpunkt, an dem man das irgendwie feiert. Silvester hat ja einen Zeitpunkt, an dem man das feiert. Doch, eigentlich schon. Um 18 Uhr ist die Kirche zu Ende so, ja, oder keine Ahnung, was um 20 Uhr gibt es Geschenke. Küche. Silvester ist ja wirklich so, du gehst dahin, also du bist da und du wartest auf bis 0 Uhr und dann geht's los. Und ich fand das so cool. Dieses Jahr waren wir jetzt, das war das erste Mal, stand ich am Rhein und hab dieses Panorama von der Altstadt. Ja. In Flammen, also in diesen Feuerwerksflammen gesehen und ich fand das so schön. Es war halt viel Feuerwerk und halt über die Skyline Düsseldorfs hinweg, halt über die Rheinbrücken hinweg bis Oberkassel war überall irgendwie was zu sehen. Das sah ganz nett aus. Es waren aber Silvesterböller, also ne, die waren relativ fix wieder alle. Ja, ich habe versucht, Fotos zu schießen, du kriegst kein vernünftiges Foto hin. Aber es war für diesen Augenblick, was ich meine, für diese um 0 Uhr ging es dann halt quasi los. Man hat an möglichen Leuten, die man auch nicht kennt, frohes Neues gewünscht und es ist halt sowas Nettes. Ja, das hatte ein bisschen was Unkompliziertes. Also, war das in Düsseldorf? War in Düsseldorf letztes Jahr irgendwas mit Übergriffen auf Frauen oder nur Köln? Ja, aber in Düsseldorf auch. In Düsseldorf, glaube ich, auch. Und jetzt erzählen sie halt, sie haben jetzt mehr Kameras in der Innenstadt und keine Ahnung was, haben die Leute besser überwacht und keine Ahnung was. Und in Köln ging es irgendwie so ein bisschen rum, dass man irgendwelche Nordafrikaner speziell überwacht hätte und keine Ahnung was. Die haben sie dann Nafris genannt und dann hast du hier eine Diskussion, darf man die so nennen und bla und blub und sowas. Das ist das, was hier so rumschwapert. Also inhaltlich natürlich darf man die nicht so nennen, weil das ist ja total diskriminierend und man schmeißt verschiedene Nationalitäten in einen Topf und unterscheidet nicht die Bohne. Und schon gar nicht mehr zwischen irgendwie nicht gewalttätigen und gewalttätigen Menschen. Und wir waren aber an den Rheinwiesen und da war eigentlich in der Hinsicht nichts. Also ich habe heute eben, glaube ich, in der Rheinischen Post oder was gelesen oder so. Also man hätte doch eigentlich ein Recht darauf, dass Frauen in der Innenstadt feiern können, ohne dass sie jetzt von ihren männlichen Begleitungen halt bewacht werden. Und so wäre es in der Nord- und in der Altstadt momentan. Also dass die Frauen im Grunde das Gefühl hätten, sie müssten halt von Begleitern quasi und von der Polizei beschützt werden. Und der Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Also wenn wir weitergegangen wären zur Altstadt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, also letztes Jahr war Silvester, danach war ja Karneval war ja relativ früh. Und da weiß ich noch, da kam diese große Diskussion auf, wo man tatsächlich dann als Frau, als Weiber in die Altstadt geht soll, alleine. Und ich habe wirklich von vielen Frauen gehört, dass sie aufgrund der Ereignisse in der Silvesternacht 2016 als Weiber nicht rausgingen. Und ich von sehr, sehr vielen gehört, dass sie es komplett abgesagt haben. Ich muss sagen, ich war im Sommer, gab einen Zeitpunkt, in dem ich auch alleine unterwegs war. Was ja auch nicht so spät, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch nach Hause fahren konnte, also es war nicht so spät, aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, ich muss jetzt von irgendjemandem beschützt werden und ich muss jetzt irgendwie mir irgendwie einen großen, starken Mann suchen, hinter dem ich mich verstecke den ganzen Abend lang. Also es hat, glaube ich, schon solche Einkesselungsaktionen, davon habe ich nichts gehört. Von diesen Einkesselungsaktionen habe ich schon vor Jahren gehört. Da hat meine Schwester erzählt, die hat nämlich Referendariat an einer Realschule gemacht hier in Düsseldorf und die hat erzählt, dass die Jungs das wohl bei Mädels oft gemacht hätten. Die Mädels hatten sich wohl mehrfach beschwert, dass die Jungs sie eingekesselt hätten, Top hoch und in die Brüste gefasst. Von diesen Aktionen habe ich nicht zum ersten Mal jetzt gehört. Was jetzt tatsächlich was machen können, passiert noch mehr. Und das haben Deutsche gemacht, oder? Weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Was da noch mehr passiert ist, weiß ich nicht. Aber von diesen Aktionen, dass mehrere Jungs auf Mädchen losgehen und die betrapschen, das habe ich schon damals von meiner Schwester gehört, dass die in der Schule gearbeitet hat. Ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, was da noch weiter passiert ist. Ob da wirklich irgendwelche Vergewaltigungen waren oder Raubüberfälle, weiß ich nicht. Aber das, ich meine, allein schon begrapscht zu werden, ist schon schlimm genug. Also es ist müssen wir jetzt auch nicht irgendwie kleinreden oder sowas. Es ist nicht gut. Nicht schön, nicht gut und es ist tatsächlich eine Belästigung. Ja, ich glaube, da haben die früher halt nichts zu gesagt. Also sie sind deswegen jetzt nicht zur Polizei gelaufen. Nee, die haben das halt ihrem Vertrauenslehrer oder irgendeinem Lehrer hat erzählt. Der Lehrer hat gesagt, okay, das ist blöd, ist doof. Wir kennen die nicht und was sollen wir machen? Aber da hat meine Schwester schon davon erzählt. Also das ist wohl durchaus passiert. Wollen wir kurz eine Pause machen? Wir können kurz eine Pause machen, wenn ich den Pauseknopf finde, dann sind wir gleich wieder da. Ne, Moment. Pause oder was? Play, oder? Ja, jetzt läuft es, glaube ich, wieder. Ja, ich habe auch gerade erst mal eine Stunde rum. Wir waren zuletzt bei einem unschöneren Thema, wie Mädels von öffentlichen Jungs eingekesselt werden und belästigt werden. Ist nicht gut, nicht schön. Wollte man meinen, ist eine Belästigung. Ist kein körperliches Delikt, wollte man nicht. Ist kein Kinderschlecken. Vielleicht gibt es hinterher irgendwelche Leute, die analysieren oder sowas, was der Carsten da geredet hat. Das ist übrigens ein Spruch von Hanna. Von Hanna. Ist kein Kinderschlecken, ist ein Spruch von Hanna. Den kannte ich aber schon vor, bevor ich Hanna kannte. Das hat Hanna erfunden, im Grunde, ja. Kleine Pause. Möchtest du was singen? Du hast gerade erzählt, du hast letztens wieder mal kein Pardon geguckt. Ja, ich habe letztens lief morgens früh bei irgendeinem, was weiß ich, RTL Nitro oder sowas. Nitro. Nitro. Nitro. Oder irgendeinem Drittsender lief kein Pardon. Und ich bin völlig zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich unbedingt nochmal der schöne Lied vom Schwein mal wollte. Mein Vati hat drei grunzende Schweine. Ein Schwarz, eins. Und eins ohne Beine. Und eins hat so kurze Beine und was so kurz ist, ist auch ein Lied. Darum singe ich nochmal, singt alles mit. Mein Vati hat drei grunzende Schweine. Eins schwarz, eins dick und eins hat so kurze Beine. Dirk Bach, gesehen, ja, haben wir nie drüber geredet. Wir haben Dirk Bach live gesehen. Live gesehen und wir waren da mit Boas Frau und Boas hat Dirk Bach draußen getroffen. Moin. Ja, guten Abend. Ich habe Dirk Bach mal auch mal so getroffen. Womit? Ich habe den mal Spitzenwitz. Ich habe den tatsächlich mal getroffen mit Dirk Bach und Heller von Sinn. Wo das denn? So ist viel besser. Mein damaliger Freund hat... Der Dicke? Der hat auch schon die verliehen für deren gemeinsame Comedy-Sendung bei RTL. Und Dirk Bach war immer sehr nett, sehr freundlich, sehr liebenswert. Wollte immer schmusen irgendwie so ein bisschen. Und Heller von Sinn war immer relativ distanziert. Man weiß jetzt auch nie, wie die Autoverkäufer jetzt eigentlich so gewesen sind. Vielleicht waren die schwul? Welche Autoverkäufer? Verleiher. Die haben doch Autos verliehen, hast du gerade erzählt. Das war ja mein Ex-Freund. Der das erzählt hat. Ich war dabei. Du warst dabei. Der hat die verliehen? Der hatte ein Auto. Du hast einen Ex-Freund, der ein Autoverleihgeschäft hatte? Nein, der hatte Autogeschäft gehabt, hat Autos Gebrauchtwagen gehandelt und unter anderem Autos an Heller von Sinn und Dirk Bach für deren Sendung verliehen. Gebrauchte Autos für gebrauchte. Ah ja. Ja. Ja, ich glaube, mit Hedda von Sinn könnte man eigentlich auch mal einen Podcast machen. Ich glaube, die kennen uns nicht und würde es ablehnen, aber... Kannst du mal so... Kannst du mal fragen. Ist das zweite Glas Wein, meine Güte. Ja. Wir haben ja noch nie mit einem Bekannten Podcast gemacht. Also ich wollte ja schon mal hier, also ich meine jetzt. Du hast doch mit Markus einen gemeinsamen Podcast gemacht. Ja, der ist jetzt nicht so bekannt. Also wenn eine Person bekannt wäre. Ja. Wir kennen doch niemanden. Wir kennen Hardy. Ah, da würde er keine Podcast mit uns machen. Ja, wir haben uns ja geschworen, wir gehen ihm nicht auf den Senkel. Ich habe mal gefragt, leider, aber nicht drauf reagiert. Womit? Worauf? Ich hätte mit ihm machen können. Ist versickert. Ist versickert. Ich würde mir so Martin fragen. Bei dem versickert aus. Der hat uns doch mal quasi eingeladen in sein Studio. Und dann können wir doch mal sagen von wegen, ja, okay, ich glaub, wir kommen mal vorbei. Wirklich doch, die war ernst gemeint. Er hat gesagt von wegen, ja, das war ja auch ganz ernst gemeint, hat er gesagt. Bevor sie das Duett aufgenommen haben mit Eva Schneiderin. Und ich glaube, das ist nicht so wirklich wahnsinnig. Es ging nur ums Besuchen, nicht um... Ja, dann frag du mal. Aber sieh das Ganze mal, ob wir mal irgendwann mal... Weil, ne? Irgendwie, ne? Ne? Also ich kam drauf, also ich komme ja jetzt drauf, weil die Technik ja einigermaßen funktioniert, wenn man kein Licht anmacht. Wir hocken ja seit einer Stunde hier im finstersten Derendorf. Es halt noch, also ich meine, es quietscht gerade noch ein bisschen, aber ich, wie auch immer. Außerdem kennst du mich, ich bin doch mal ein Star. Der deinen Namen trägt. Ja. Ich hatte noch gedacht, mit diesem Ippenbürner, Krimi-Autoren, da dachte ich dran, mit dem eventuell ein Interview zu machen. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn man das jetzt hier so ankündigt. Und unsere Kinder durchwühlen unsere 2000 Podcasts folgen. Wo ist denn das Interview mit dem Krimi-Autor? Und dann gibt es keinen. Tatjana macht Schattenspiele ohne Lichtquelle. Das ist auch total super. Mimi. Der Hai mit den übergroßen Stirnfaltern. Mimi. Möp. Ja. Tatjana, das ist für einen Podcast gerade nicht so witzig. Eine Kauquappe. Überhaupt nicht witzig. Sieht ein bisschen aus wie Martin. Schwein. Der Frau darf so kein Glas Wein in die Hand drücken. Kommt nur so eine Scheiße warum. Das ist die Frau, die sich vor 10 Minuten beschwert hat, dass unser Gesprächsthema gerade nicht so witzig wäre. Die macht hier Pantomimfiguren vor einem Mikrofon. Das geht gar nicht. Jetzt sag mal wieder was. Hau mal wieder das raus. Was soll ich denn sagen? Wir hätten vor 10 Minuten auf Pause drücken dürfen, glaube ich. Es war wunderschön gerade eben. Ich habe gedacht, bitte nicht. Schauen Sie bald wieder rein, dann etwas Spaß muss sein. Ich bin kein Pardon nach wie vor. Ich mag sowieso fast alle. Ich wollte sagen, Kerkeling auf, aber leider nenne ich Kerkeling auf. Happe Kerkeling heißt Happe Kerkeling, ja. Kerkeling, gleich. Hat Kerkeling nur frühzeitig abgelegt. You chose wisely. Ja. Also endlich mal was mit Happe Kerkeling gemeinsam. Ne? Ihr heißt beide nicht Herkenhoff. Den Lacher, den können wir öfter mal einspielen jetzt. Und wir haben so viel Faschelmusik. Ja, Kinder. Interpretation, den Lacher. Das ist so vieles jetzt. Finger weg vom Alkohol. Vati streckt gerade den kleinen Finger aus. Jetzt haben wir echt kein Thema mehr. Das kann ja nicht sein. Doch, haben wir denn Weihnachten schon durch? Weihnachten. Du machst alles immer so ein bisschen langweilig. Du wirst einfach negativ persönlich. Immer wieder. Ich bin sehr unfreundlich. Ja. Aber du weißt das auch noch. Das müssen wir jetzt extra mal hier im Podcast besprechen, würde ich sagen. Dass du immer so destruktiv persönlich kritisierst. Ja, eine Scheiße bin ich. Ja. Nein, du bist nicht langweilig. Ich heirate dich ja schließlich. Ich hab schon langsam mal so wild abstellen hier. Okay. Jetzt wird das so ein Gesülze. Vielleicht sollen wir Gin. Macht Ginny aggressiv, vielleicht sollen wir Gin trinken. Das ist immer noch nicht witzig. Du verlierst gerade sämtliche Hörer. Welche Hörer? Ja, die noch dran sind. Welche Hörer? Ich besitze. Es ist nicht witzig. Das ist total witzig. Mein Gekau ist witziger als dein Mimimi. Es ist nicht witzig. Mazedonien darf nicht zu viel Luft kriegen. Der hat ein Lachflash. Er lacht dich mal aus ins Mikrofon. Dann haben wir wieder. so gleich hysterisch lachen. Besser als Urlaub. Besser als Urlaub, wie du das denn? Das war der röchelnde Mazedonier von Tatjana Molchanova. Ja. Ja. Kinder, wenn ihr wissen wollt, wo ihr euren Schaden habt, diese Folge immer wieder anhören. Ihr habt doch keinen Schaden. Ihr lasst mich nicht einreden, ihr habt keinen Schaden. Nein. Mutter hat alles für sich gebunkert. Man sich wird immer mal so ein ganz strenges, blödes Biest werden. Bist du so jetzt schon? Du nutzt jede Gelegenheit, um einmal was reinzuwürgen hier. Den Mazedonier. Der Mazedonier, dem würge ich einen rein. Bis sie nicht mehr atmen kann. Ja. Ja, ich weiß nicht, haben wir jetzt alles durch? Sollen wir noch über Silvester lästern? Ja, Silvester. Nicht in Wein prusten. Also Silvester, also jetzt können wir über Silvester lästern, weil niemand, der Silvester dabei gewesen ist, wird diesen Podcast so lange hören, dass er an diese Stelle noch gelangt. Das stimmt. Ich mag mich wahrscheinlich, aber gut. Du schläfst ja immer ein bei unseren Podcasts. Ja, das stimmt. Also nicht währenddessen, wenn man zuhört. Also, ne? Ja, sicher währenddessen. Wenn ich höre, wenn ich zuhöre. Ja, währenddessen. Aber nicht während ich rede. Ja, wir waren hier in der Straße quasi eingeladen bei jemandem, den wir schon mal vorher kennengelernt haben, auf einer Party von deiner Freundin, wo sie mir spannender vorgekommen ist. Mhm. Jetzt war es nicht so spannend, keine Ahnung, aber da haben wir geraklettiert. Und da brauchte ich komischerweise, also es gab als Raclette-Scheiben, so wie es hier im Supermarkt so diese dicken Raclette-Scheiben gibt und normalen Käse hinterher. Und ich habe wirklich ein paar Tage gefühlt gebraucht, bis ich irgendwie dieses Essen überwunden hatte. Also magentechnisch war das irgendwie ein bisschen... Echt? Ich glaube wegen dem Käse. Also alles, das war also schwierig. Also dieses Raclette mit unterschiedlichen Saufeinheiten. Vielleicht musst du weniger Käse essen. Ich esse ja momentan eigentlich überhaupt keinen Käse. Ich habe ja nichts gegen Käse, aber... Aber Äpfel und Käse nicht so... Ich glaube, da ist jetzt meine Mutter besser dabei, oder was? Die halt, also, nee, die hat auch geraspelten Käse da angeboten, glaube ich, zum Raclette. Es gab, glaube ich, nur ein Paket Käse, den wir mitgebracht haben. Bei meiner Mutter? Ja. Wieso bieten Leute zum Raclette geraspelten Käse? Das weiß ich nicht, das ist eigentlich... Was soll diese Scheiße? Es gibt extra schön leckeren, cremigen Raclette-Käse. Warum nicht den nehmen? Warum die geraspelte Scheiße anbieten? Das weiß ich auch nicht, weil eigentlich muss ja so viel von dieser geraspelten Zeug da drauf tun, dass alles bedeckt ist, damit du da irgendwie eine Käseschicht hast. Aber das ist doch nicht das Gleiche. Nein, überhaupt nicht. Aber mit dem Graspelkäse hast du immer so kleine Fitzelchen und wenn du bloß ein paar Fitzelchen auf deinem... Ich meine, der Beste war sowieso der Schweizer Raclette-Käse. Ja, das habe ich ja auch gesagt und irgendwann gedacht von wegen, das war jetzt nicht klug, dass ich gesagt habe, weil ich dachte, jetzt haben sich alle Leute hier auf den Schlips getreten gefühlt. Und ich bin unfreundlich. Ja, aber es war ja aber gar nicht schlimm gemeint. Es war einfach nur Scheiße von wegen man kriegt das blöde Zeugs hier einfach nicht. Das ist ja einfach eine sachliche Aussage. Man kriegt den leckeren Käse aus der Schweiz nicht. Man hätte ja jemanden aus der Schweiz vorher fragen können, ob sie uns Raclette-Käse mitbringen könnten. Ja, wir sind ja nur ganz kurzfristig überhaupt eingeladen worden. Ja, aber Raclette trotzdem machen können, haben wir aber nicht. Also insofern war es in gewisser Hinsicht eine zurückhaltende Party. Das fällt mir da, in solchen Abenden fällt es mir auch gar nicht schwer zu sagen, ah, sorry, kein Kissen. Nee. Aber das war auch so ein relativ typisches Essen. Wenn du darauf ausgehst, was Leckeres zu kriegen, machst du es so nicht. Also ich meine, wir haben ja nicht viel mitgeholfen bei der Vorbereitung. Deswegen dürfen wir eigentlich gar nichts sagen. Gar nicht. So nach dem Motto, aber das kannst du schon ein bisschen interessanter machen. Du kannst es aber auch interessanter machen, als meine Mutter es gemacht hat. Ja, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, nicht einfach nur Dosen aufmacht, natürlich. Nicht irgendwelche Gewürzgurken, kleinen Gewürzgurken, sondern... War aber auch lecker, es war okay. Man hat auch nicht jeden Tag Raclette, man macht auch nicht jeden Tag Raclette, außer man lebt in der Schweiz. Ja, und da ist ja Raclette fressen schon wieder was anderes. Ja. Und da kriegst du irgendwie... eine Schnitte Weißbrot und da wird irgendwie so Käse drüber gekippt und dann auf die Faust. Auf das Fäustli. Schön verbrennt wie der Haut. Und da kann ich mir auch nicht drunter vorstellen, dass das lecker sein soll. Und selbst wenn es sehr... Ja, McRaclette. Es gibt eine amerikanische Pommesbude, die heißt McDonald's und da gab es in der Schweiz auch ein McRaclette. McRaclette. Da war der Carsten ja noch so stolz drauf, dass er am Flughafen einmal ohne mich war und ich für 3,50 Euro einen Cheeseburger gekauft hat. Hm? Ich bin auch ganz stolz erzählt, dass der die für keine Ahnung wie viel Schweizer Franken, die er einen Cheeseburger gekauft hat, ich dachte, bist du verrückt, was ist hier eine Euro? Ja, weil ich nicht damit übereinstimme, wenn du die kleinen Sachen bei McDonald's holst, dass du davon nicht satt wirst. Also auch generell dieses von wegen... Ich will nicht, dass man davon satt wird. Also selbst ich als... Doch. Ich, im Grunde glaube ich doch. Aber ist natürlich so viel Salz und Zucker drin, dass du irgendwie weiter Appetit hast. Aber im Grunde satt bist du schon. Du kannst einen Hamburger essen und einen Cheeseburger und du bist satt. Du brauchst keine Pommes mehr dabei und so weiter und so fort. Die kleinen Sachen sind schon in gewisser Hinsicht sättigend. Die haben auch so viele Kalorien, dass sie durchaus sättigen sollten. Und insofern, ja sicher, und insofern war ich glücklich wahrscheinlich am Züricher Flughafen für 3,50 oder was immer er da gekostet hat, ja, irgendeine kleine Speise unter 5 Euro zu bekommen. Was in der Tat sehr schwierig ist. Die eine gewisse sättigende Wirkung hat. Aber warum hast du was zu essen gebraucht? Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht mal, dass ich da einen Hamburger gekauft habe. Das war doch das eine Mal, dass du ohne mich geflogen bist. Zurück. Ach, das war da, wo du erst geflogen bist und ich bin irgendwie 2 Stunden später geflogen oder so. Weil wir also die Flüge getrennt gebucht haben irgendwie. Weil du erst gar nicht mit wolltest, aber dann warst du so beleidigt, dass ich das schon okay bin. Ich war nicht so beleidigt, ich war einfach nur von wegen... Was, da geht's an mich hin? Ja, dass du dieses ein eigenes Ding dann daraus gemacht hast. Erstmal, wo es vorher ein gemeinsames Ding war und dann einfach so frei nach Schnauze war es dann ein eigenes Ding. Ja, weil ich davon ausgehen, dass du keinen Bock drauf hast. Im Nachhinein war es auch albern, ja. Weil so viel Spaß hat es jetzt auch nicht gemacht. Also, das hat Schweine wie Kohle gekostet. Ja, und das war wieder die Schweiz. Aber ich meine, das ist ja genauso wie hier mit dem Equipment hier, mit der Technik. Man muss die Erfahrung machen und dann sagt man, okay. Aber von Equipment hat man was länger. Hm? Von Equipment hat man auch was länger. Von den Erinnerungen an diese Besuche in der Schweiz haben wir schon was. Die waren jetzt nicht so, dass man irgendwie so alles vergessen hat und sich nur geärgert hat. Nein. Das war schon... Die waren vor über dem letzten Mal da, ne? Zum Konzert. Wie vor über einem Jahr? Dezember. Zum Christian Steifen-Konzert. 2015. Ja. 2015 oder 14? 15. Echt, das ist erst ein Jahr her. Ich hätte jetzt auch gesagt, das wäre schon wieder länger her. Nur ein Jahr ist okay. Das haben wir aber quasi gesagt, dass wir... Ja, da kam ja relativ schnell der Heiratsantrag, wo wir gesagt haben, oh, jetzt wird es aber eng mit Geld. Ja, und das waren das jetzt die erste Zürich-Wiesen, wo wir nicht dabei gewesen sind und angeblich wegen dem Geld, aber eigentlich auch, weil es keinen Spaß macht. Also. Wir waren ja da in Miami, weil wir so wenig Geld hatten, dass wir lieber nach Miami fliegen konnten als nach Zürich. War nur unwesentlich teurer, oder? Es war schon wesentlich teurer. Miami? Natürlich. Wenn du bedenkst, Flüge, Auto, da vor Ort sein, ja, okay. Shoppen gehen, das war schon wesentlich teurer. Shoppen gehen, ja okay, in Zürich gehst du ja nicht shoppen. Nein, in Zürich wärst du ja tot, bevor du shoppen gehst. Shoppen dicht. Wien war schön. Nein, Wien würde ich gerne nochmal. Wien zur Weihnachtszeit, das hat was, ja. Aber wir waren ja auch da zu einer Zeit, wo der eigentliche Weihnachtsmarkt, glaube ich, noch nicht auf hatte oder so. Oder die Eisbahn zumindest noch nicht auf hatte, ja, irgendwie das, sowas. Da, wo wir ja waren, in der Uni, das zählt ja zu den schönsten Weihnachtsmärkten bei denen ja auch. Dafür war aber nicht so groß, oder? Nee, aber es war schon ganz cool. Es war schon Winter Wonderland. Winter Wonderland, echt? Es war so bunt und so weihnachtlich, es war so festlich. Das Wetter war vielleicht nicht immer durchgehend schön, weil es viel geregnet. Es hatte etwas, was ich halt in Dubrovnik sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Und ich war ein paar Tage in Dubrovnik und wusste gar nicht, was finde ich denn gerade eigentlich so geil? Ist so alles irgendwie so ein bisschen alt und öd. Und das Schöne in Dubrovnik war einfach die Abwesenheit von plakativer Werbung, die dich überall anspringt. Das hast du in der Altstadt von Dubrovnik überhaupt nicht. Du hast einfach nur die Altstadt, Restaurants, Touristen, irgendwelche Leute, du kannst irgendwas angucken und sowas, du wirst aber nicht dauernd mit irgendwelchen Schildchen bombardiert oder Sprüchen und weißt da Geier was und dann hast du da die See und wumm. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich eigentlich in Wien. Also es gab jetzt nicht so Plakate oder sonst was. Es gibt ja keine Plakataufsteller, weiß da Geier was. Also es war ja schon wirklich sehr schön. Man ist da hingekommen, man konnte überall hin, ohne die Gefahr zu laufen, jetzt in so eine Touristenfalle reinzurennen und ganz viel Geld für etwas ausgeben zu müssen. Ich fand Wien verhältnismäßig zu Zürich, dass wir jetzt 2 Tage später erlebt haben, ja zum gleichen, also ne, auch diese Vorweihnachts-Adventszeit. Es war so schön, die Atmosphäre war so schön und es hat alles so unheimlich viel Spaß gemacht, auch in Wien. Wir haben Zürich einfach nur anstrengend und scheiße gemacht. Wir haben es ja auch mal gehabt in so einem, wo war das denn? War das eine Bibliothek oder sowas? Oder ein Museum? Da sind wir gar nicht erst reingegangen, weil das war irgendwie zu vornehm. Ja, in Wien, genau, wo weiß ich es nicht mehr und sowas. Und dann haben wir uns in so ein Kaffeehaus gesetzt. Doch, dieses Kaffeehaus, doch, das war eine Bibliothek. Die Bibliothek. Und da sind wir nicht rein, wir sind aber in dieses Kaffeehaus und dort haben wir... Wir haben 2 Milch, also bei Kaffee bestellt. Ja, und du warst schon Veganerin und ich habe dann deinen auch mitgetrunken. Aber da haben wir auch sehr lange gefläzt. Das war schön. Und es war schön, es war warm und es war auch sehr nett. Also wirklich, dass da auch jetzt nicht irgendwie so dauernd der Kellner ankam und einem was aufschwatzen wollte oder das Gefühl vermittelt hat, wir müssen jetzt unbedingt. Sondern es war ein Kaffeehaus. Wo du wirklich denkst, ich kann jetzt einen Kaffee in 3 Stunden trinken und dann nehme ich noch einen und dann habe ich die Zeit auch langsam durch. Ja, das war ja auch in Wien war es generell eigentlich sehr angenehm mit allem, was wir da gemacht haben. Also das teuerste Essen, was wir da hatten, war tatsächlich in diesem alternativen Schuppen. Gagarin, wo wir diesen bio-veganen Wodka hatten. Nee, es war ja kein Bio, es war ja nicht vegan, sondern Bio-Wodka irgendwie sowas, ne? Was eigentlich auch ganz lustig war. Ja. Habe ich da was gegessen? Du hast was gegessen. Ja, das war halt keine Touristenfalle. Das war eigentlich im Grunde überhaupt nichts für Touristen. Das finde ich ja dann eigentlich immer sehr gut. Das ist alternativ. Also Wien kann da wirklich. Ja, gut, da waren auch irgendwie Amerikaner, insofern auch. So spießig es auch sein mag, aber es ist schon sehr, kann sehr kreativ sein. Also ich fand auch zum Beispiel, dass Chelsea war ja total. Also ich habe da gehört, dass wir da einen ganz schlechten Ruf haben, ja eigentlich. Ne? So die letzte Absteige, wo man irgendwie so mehr oder weniger Riste ficken macht am Wochenende. Hast du von Betty gehört oder was? Ja, die arbeitet gegenüber. Ja, gut, wenn direkt vor der Tür die Drogen gedealt werden, ist natürlich schon. Ja, aber da war. Da waren auch paar skurrile Personen mit irgendwie beim Konzert. Das war schon. Beim Konzert? Ja, die von draußen drin reingekommen sind? Diese eine Künstlerin da, die immer so komische Katzengeräusche. Ja, gut, das ist der Wiener Schmäh. Also nicht Wiener Schmäh, aber ich meine, da war halt irgendwie so eine Künstlerin, die geil auf den Künstler, also auf Christian Steifen gewesen ist und auch sonst was. Hätte aber sonst was mit Christian Steifen gemacht, so nach dem Motto, und unter Künstler kann man das mal immer durchziehen, so nach dem Motto, reine Lebensfreude, wie nach Schmäh, du weißt schon. Also eine gewisse überbordende Lebensfreude, die einem da entgegengesprungen ist, und da muss man erstmal drauf reagieren können. Ich weiß gar nicht, was da alles gewesen ist, aber ich meine, zum Schluss war sie, glaube ich, auch nicht mehr da. Wir haben ja hinter mit dem Bein noch gequatscht, da war sie auch nicht mehr da. Ja, das sind die besten Konzerte, wo die Künstler nach Hause fahren. Schönen Dank auch. Dankeschön, ja. Einfach auch so mal eine Pause. Ne? Nee, das war aber auch ein richtig cooles Konzert. Als wir in Zürich, waren, waren wir einfach beide viel zu müde, generell. Einfach total kaputt. Nein. Ich war sehr müde. Ich weiß, es war sehr müde, weil es sehr anstrengende Tage waren. Zürich war doch vor Wien, oder? Nein, Zürich war nach Wien. Zürich war nach Wien? Ja. Zwei Tage danach? Ja. Ach was. Da sind wir von Hardy ja noch reingerufen worden und sowas. Wir haben erst geguckt, wo das überhaupt ist und dann, hey, komm da rein und sowas und dann... Ich so, hey, wir wollen nicht stören und so und sowas. Waren wir sehr zurückhaltend, wie wir eigentlich immer da zurückhaltend sind. Was ich aber auch völlig okay bin, finde. Du nicht. Du nicht, du haust immer auf die Kacke drauf. Also immer bei Künstlern finde ich schwierig. Man möchte nicht zu den Nervenärschen zählen. Also die jetzt alles, irgendwas von ihm haben wollen und er sollte so langsam meine holländischen Songs mal spielen, glaube ich, oder? Das schreibe ich ihm, glaube ich, mal. Ach. Kann ich ihm beibringen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre umgekehrt. Weil, na gut, Zürich war jetzt anders. Also, ich meine, am Anfang war Wien auch so, scheiße, wo ist das überhaupt? Wir hatten gar keine Ahnung eigentlich, wo es genau ist. Haben es dann relativ gut gefunden, aber wir wussten es vorher eigentlich nicht, wo es genau ist. Wir hatten uns auch nicht mit Betty großartig... Doch, Betty hat mir das erzählt und da haben wir zu Jochen gekommen. Und die hat sich aber total gewundert, dass wir es gefunden haben. Genau, ich war sehr überrascht darüber, dass sie mir einfach eine Adresse gesagt, wo ich hinkommen soll. Ich war da zum ausgemachten Zeitpunkt einfach da. Und sie meinte, ich wäre wohl die Erste, die nicht nach irgendwie tausendmal nachgefragt hat, sondern einfach zum... ausgemachten Zeitpunkt erschienen ist. Aber so bin ich. Ja gut, wir waren willig. Mir war's und ich mach's einfach. Komm nach Prag. Ja, wir haben's. Ich glaube, davor war aber auch schon so, scheiße, wo ist das und sowas. Und wir haben's halt relativ... Wir waren am Prater irgendwie ein Trinken. Ich glaube, wir waren irgendwie auf der anderen Seite und dann habe ich gesagt, es kann nur irgendwo da sein, es kann nur irgendwie so, weil eigentlich findest du das nicht. Das sind ja diese Bögen. Diese ja, unter den Bögen und eigentlich hast du, wenn du dich an Häusern, Nummern, Hausnummern orientierst, hast du eigentlich, und wir haben es dann trotzdem, kann jetzt nur da sein, hinter den dielenden Navris da. Navris. War es dann auch, genau. Also ich glaube, da waren zwei Kneipen, die erste, die wir gegangen sind, saß schon Betty. Das war noch ein bisschen ein wenig merkwürdig, weil wir erst davor saßen und dann haben wir irgendwie Leute angequatscht und dann haben wir auch eine, die dort gewesen ist. Eine deutsche Studentin. Also wir haben einfach ein paar Leute belabert, zum Konzert zu bleiben. Und haben die dann anschließend... Nur die eigentlich. Also es sind zwei Leute auch geblieben, die da gar nicht hin wollten, aber eigentlich haben wir nur die belabert, da zu bleiben. Also ein Typ hat nämlich über den Pinkel sich jetzt so entschlossen, sein da zu bleiben. Und da hat das letzte Lied das eine Rose voll abgefeiert. Wem hat er das eigentlich erzählt? Hat er es mir erzählt, oder? Nee, das stand vor mir, der hat es voll abgefeiert. Ja, aber wem muss er das erzählt haben? Ich glaube, das hat er mir erzählt, oder? Das sind die Studenten vorher, die sich drüber... Ja, ich diese Pinkelgeschichte, ja. Ja, genau. Und dann habe ich da vorher ein Mädel beim Fußballgucken vorher irgendwie angekriegt, dass das Konzert bleiben soll. Das war ja relativ teuer, verhältnismäßig zu Konzerten dort. Und die ist aber da geblieben und der meinte zum Beispiel, bestes Konzert ever, total geil, total lieber. Es war gar nicht so, war es so teuer? Es war, also Verhältnis zu den Konzerten, sonst immer 10, 5, also 10 bis 15 Euro das Kosten, war das schon sehr teuer. Wie teuer war das denn? Ich glaube, das waren 20 oder 23 Euro waren es tatsächlich. Ah, echt? Mhm. 23 Euro, okay. Was wiederum in Zürich total billig war. Hat es auch 23 Euro gekostet. Ja, Oberhausen, wo wir da gewesen sind, 13,50 war es damals. Ja. Wo dieser Fernsehmensch da abgeholt ist. Das war 13,50. In der ersten Reihe war da so ein Blondie aus dem Fernsehen. Ach ja. Ja, komm, da war 5 Euro. Ja, ja, das war noch früher. Aber immerhin Oberhausen 13,50, das ist auch schon ein alberner Preis. Aber ich finde jetzt die Preise auch relativ überzogen. Dafür, dass wir jetzt zu Konzerten von Django 2000 für 20 Euro oder Ruskaya für 20 Euro gehen, die durchaus bekannter sind und auch viel mehr Festivals internationaler sind und die kosten mal 20 Euro, während deine Konzerte wieder 25 Euro kosten. Ja gut, da kommen mittlerweile auch mehr. Dann gehst du irgendwann ein bisschen mit dem Preis hoch und da muss mir ein bisschen was verdienen. Wenn du es nehmen kannst, finde ich es völlig okay. Wenn du einen geilen Arm hast, ist dir relativ egal, ob du 5 Euro mehr oder weniger gezahlt hast. Ja, natürlich. Dann trinkst du ein Bier weniger, wenn du wirklich darauf ankommen solltest. Vielleicht hört er zu, der könnte schleimen hier. Ich gebe auch 60 Euro aus für eine Karte. Für ein Konzert, das ich 20 Mal gesehen habe. Nee, haben wir gar nicht, ne? Ich glaube 17 Mal. 17 Mal. Werden wir noch einen anderen Künstler haben, der das übertrifft? Schwer, oder? Weiterhin, also vielleicht, dass wenn jemand ein neues. Ist immer so, man wahrscheinlich. Wenn Nervling jedes Jahr kommen, haben sie irgendwann Christian Streifen drin. Auch jedes Jahr kommen. Jedes Jahr nach Düsseldorf. Bislang waren sie überhaupt mal in Düsseldorf? Nein. Aber. Da wird schwer. Also ich bin niemandem so viel hinterhergereist. Warum eigentlich? Weil es Spaß gemacht hat. Ne, weil sehr viele Sachen. Ein paar Sachen haben sich einfach angeboten. Lingen. Dann sieht man mal Lingen bei Nacht. Damme, es fing ja an mit dem Hinterherreisen. Also Damme, es fing ja wirklich an mit Damme und Damme hat Spaß gemacht. Am 21. weiß ich nicht. Ist bislang noch nicht ausverkauft, oder? Ich weiß es nicht. Hast du Bock? Ich habe so viel und so wenig Bock wie immer. Außer Köln oder sowas. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich dachte, weiß ich nicht. Ach, können wir echt witzig. Köln war wieder ganz gut. Nein, ich finde, Hamburg war nicht scheiße. Hamburg war richtig. Und dafür, dass es das erste Konzert der Tour war, war das richtig scheiße. Na gut, war auch Hamburger Publikum. Und wir waren nicht im Safety-Bereich. Nein, wir waren ganz hinten. Und ganz hinten ist auch immer wenig Stimmung. Also selbst bei Horst Licht aber hinten nicht so. Und was hat der abgehottet? Bei Horst. Hat er abgerockt, die alte. Abgehottet, heiße Hotte. Das war der Witz. Was ist der Witz? Ich reiß hier die geilsten Scherze. Heißt er Hotte? Ja. Wie heißt er? Er heißt Hotte. Ein Spitzname ist Hotte. Wieso? Weil der Spitzname von Horst immer Hotte ist. Der war ja auch schon mal ein paar Mal verheiratet, ne? Der ist in seiner dritten Ehe, ja. Die Nein, die dritte. Ah, ja, du hast ja erzählt, dass er mit 500 Leuten gefeiert hat. Ja, mit den 500 engsten Freunden hat er engsten Freunden. Seine dritte Ehe geheiratet. Alter Schwede. Da hat er auch irgendwelche Köche gehabt und dann gesagt, so nach dem Motto, also ich will euch nicht unter Druck setzen, aber hier sind 10 internationale Starköche und wenn ihr das heute verbockt, dann könnt ihr euch einen anderen Job suchen. Aus Spaß hat er so gesagt, ich weiß es nicht. Also auf der Bühne kann man auch gerne für Ja, man weiß nie, ob die Witze real auch so gut rübergekommen sind wie auf der Bühne, ne? Wenn ich für einen Star kochen müsste, oh mein Gott, ich glaube, ich würde es nicht machen. Natürlich würde ich auch niemals bei die Verlegenheit kommen, aber... Also er fand es halt geil, von allem irgendwie etwas zu haben. Also man konnte sich sonst was mal eben machen lassen und keine Ahnung was. Finde ich gar nicht mal so geil. Wer mal eben eine Pizza haben will, kriegt eine Pizza. Wer mal irgendwie das haben will, kriegt das. Und wum, wum, wum, wum, wum. Und das fand er total geil. Und ich denke mir, ich möchte ein nettes Essen auf einer Hochzeit haben. Wir sind so spießig. Und danach möchte ich saufen. Und genau, vielleicht noch ein bisschen. Das geht ja nicht ums Essen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, der ist ja nicht mehr der Jüngste. Ja, gut, der ist ja auch Koch. Und wenn man Koch ist und die sind gerade nicht bewegt, dann wahrscheinlich hat das Essen ganz anders. Dann fressen die eher als irgendwie. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind da eher viel wählerischer und viel. Also, ich glaube, es sind eher Leute, die sagen: Nee, das möchte ich jetzt nicht essen. Das möchte ich jetzt nicht essen. Bevor ich mir das reinpfeife, verzichte ich lieber drauf. Ja, können sie ja machen, aber es wird ja irgendwas sein, was die mögen. Ich meine, das könnt ihr vorher sagen. Ich möchte Fisch haben. Und bei Fisch ist ja schwierig zu sagen, von wegen. Also ja, die Forelle, die ist mir nicht blau genug. Ich glaube, man ist auch viel ganz anders in seinem Geschmack. Und man sagt, okay, ich möchte das ganz gerne auch in einer ganz bestimmten Weise zubereitet haben. Ganz bestimmt. Also ich will was ganz Bestimmtes dazu haben. Und ich glaube, es ist viel schwieriger. Ja, was feierst du denn dann? Gar nichts. Das ist ja eine Feier, würde ich sagen. Nee, komisch damit. Aber wenn du dich in diesen Kreisen bewegst, hast du ein ganz anderes Geschmack. Aber der Horst doch nicht. Dann isst du ja auch ganz anderes Essen. Da kommst du ja auch ganz anderes Essen dran. Dann gehst du auch in ganz andere Restaurants oder bist bei ganz anderen Freunden zum Essen eingeladen, die dir vielleicht nicht den Käsefondue mit geraspeltem Käse anbieten oder dann was ganz anderes. Und dann denkst du dir, okay, warum was anderes essen, wenn ich das haben könnte. Hätte ich auch nichts gegen. Ein riesen Raclette für alle? Nein, das wird zu teuer. Wahrscheinlich, aber finde ich grundsätzlich lustig. Jeder hat so sein kleines Ding. 2x2 Meter Raclette. Ist da am Schüttern und am Shakern. Dass man derart unterwegs ist. Also ich brauche dieses, wer das haben will, nein, mach was Schönes, setz es mir vor, ich esse es, finde es lecker und ist super. Aber ich möchte jetzt nicht so, ich möchte nicht selber dann noch 20 Minuten auf einer Hochzeit damit verbringen, zu entscheiden, was ich jetzt gleich wohl essen möchte. Sondern ich möchte es vorgesetzt kriegen und dann esse ich das oder ich esse es nicht. Ich bin sehr gespannt auf das Essen bei Tanjas Hochzeit. Das ist aber auch eine Hochzeit nach unserer Hochzeit. Ja und? Bist trotzdem gespannt. Ach, im Ladü. Ladü. In Düsseldorf. Weil? Elegant übergeleitet hier. Nee, nix, sag ruhig. Weil die sollen wohl sehr bekannt für ihre Küche sein. Was in Düsseldorf nicht unbedingt viel heißt. Das heißt ja nicht. Düsseldorf ist doch gar nicht so. Das Problem ist, die haben ja kein Restaurantbetrieb. Die machen eben nur Event. Eben. Das heißt, wenn irgendjemand, klar, wenn ich dafür 30.000 Euro zahle, dann finde ich das Essen auch geil. Ja. Und ich erzähle auch, dass das Essen total geil war, weil der DJ so scheiße war. Aber das Essen, boah, lecker. Jeder konnte sich aussuchen, was er wollte. Ich kann mich an keine einzige Hochzeit erinnern, wie das Essen war. Außer bei Schwester, da gab es sehr gutes Fleisch. Ich weiß, dass bei Rudi das Gratin aus war irgendwann. Ja, weil er so lecker war. Ich weiß nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Im Vergleich zum Rest war es wahrscheinlich lecker oder das so. Das lecker, aber sofort alle Gratin. Bei Martin gab es Kassler, das weiß ich auch noch irgendwie so, mit Sauerkraut und sowas und irgendwas in Brötchen. Was gab bei Julia gab es Gyros. Bei deiner Schwester gab es irgendwas auf dem großen weißen Teller mit irgendwas Süßkönnen. Fleisch. Das war sehr relativ. Fleisch war ganz gut. Das war, glaube ich, auch so eine Art Roulade, oder? Nein. Das war Filet. Irgend so ein Filet war das. Das war auf jeden Fall. Das war keine Roulade, das war Filet. Das war Fleisch. Und es war ganz gut zubereitet. Es war wirklich gut zubereitet. Das war sehr gutes Fleisch. Das war gut. Ja, aber... Lamm? War das Lamm oder was Rind? Das war auf jeden Fall zart. Rosa. Ja, aber du kriegst so einen Teller, da ist das drauf, was du zu essen hast und es gibt keinen Nachschlag oder sowas. Ja, genau. Was ja auch nicht schlimm ist, weil du bist ja bei der Hochzeit nicht da, um dich voll zu fressen. Nee, das hat mich auch nicht gestört, aber ich wundere mich gerade, dass es mich nicht gestört hat, dass man sagt, oh, das war aber lecker, ich möchte nochmal. Es war ja klar, wenn du so einen Teller kriegst, ist ja klar, dass du keinen Nachschlag kriegst. Aber es war auch genug zu essen da, so ist es ja nicht. Aber ist es nicht schöner, wenn du sagen kannst, boah, das war lecker, dieser Salat, der war lecker, den möchte ich nochmal haben. Ja. Noch einen Nachschlag zu kriegen. Wir waren, ja sicher. Wo denn? Wir waren bei Frank, da gab es genug kalte Schnittchen. Fischteller. Das war nicht, also im Endeffekt, also ohne den Fischteller wäre es bescheuerter gewesen, aber dann kam ja so ein riesiger Fischteller, der hat das Ganze schon richtig schön rausgerissen. Der ist ja im Hotelbetrieb auch, ne? Der Typ, der Marc Schraven. Ich glaube, der ist nur im Hotel. Das hat schon viel rausgerissen. Das war schon ganz cool, wie der es gemacht hat. Also Anfang gab's, was gab es denn am Anfang? Irgendwie kalte Schnittchen, die keiner haben wollte oder was? Nee, die haben halt, genau, die haben mal so ein Buffet, was ich, also ein kaltes Buffet für eine Hochzeit. Das war so ein bisschen wie für eine Betriebsfeier. Irgendwie so, ja. Es war halt nicht nur kalt, es gab auch warme Sachen, meine ich. Es gab auch warme Sachen dabei. Ich denke, das war auch nicht günstig, was sie da bestellt haben. Es war nicht so mega, mega, mega billig. Hat schon sein Geld gekostet. Es war okay. Es war eigentlich passend. Alles zu dem ganzen Event. Es hat ein bisschen. Ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir irgendwas Frank erzählt. Und Frank meinte, oh Gott, also lachend, aber oh Gott, so nach dem Motto, was musst du erst über unsere Hochzeit denken? Wenn du über die und die Hochzeit so ablästerst. Und das kann, müsste ich auf dem Schirm haben, welche Hochzeit das dann gewesen ist. Aber ich fand eigentlich, also das war so, okay, wir kamen an und dachten von wegen Scheiße, wir sind overdressed mit Anzug und Kleid. Und dann war halt, das hat ja nichts mit den Hochzeitgästen zu tun, aber ein paar Gäste, die halt nicht so auf Feierstimmung irgendwie aus waren und jetzt nicht gesagt haben, so ist es jetzt und jetzt machen wir Party draus. Das waren, die wollten auch wirklich nicht tanzen und standen da blöd rum und habe ich nicht verstanden auch einfach. Die haben bestimmt auch Geld für diese Hochzeit ausgegeben und denke mal auch nicht zu wenig. Das ist das Problem bei Hochzeiten immer. Man gibt immer viel Geld für aus. Also das Ding ist, du kannst ein bisschen mehr ausgeben und hast wesentlich mehr, weil du einen Grundstock an Geld sowieso ausgibst. Moment. Ich glaube nicht, dass ein bisschen mehr die Party gerettet hätte. Ja. Wir geben ja schon sehr viel Geld für die Hochzeit. Also wir geben deutlich mehr aus, meinst du? Ja. Also, naja, ich würde sagen, also ein gewisses warmes Buffet hätte viel rausgelassen. Gut, aber wir haben jetzt zumindest ein warmes Buffet, wir haben ein Themenbuffet. Ja. Unsere Kellner verkleiden sich als Ariel die Meerjungfrau. Nein, Elsa. Ja, als Elsa. Also ich habe halt bei meinen Eltern gesehen, zum 75. haben die Nachbarn eingeladen und die haben halt, ich weiß halt nicht, ob das in Düsseldorf einfach geht, ne? Die haben halt bei einem Restaurant, bei einem Kneipenrestaurant, so was Bönn Püsselbönn halt so gibt, bei Wolf. Bei dem Metzger kannst du Schnitzel bestellen. Hier. Ja, kommst du mal. Ja, sowas wird es ja gewesen sein, ne? Bestellst Rouladen, also die hatten halt Rouladen und Hähnchenschnitzel und einmal Schweineschnitzel, glaube ich, so gehabt. Und Gemüse dabei halt, also irgendwie so Erbsen, Möhren, Brokkoli und bei ich komme nicht drauf. Ich würde gerne das sagen, weil das ist ja ein Podcast für die Ewigkeit, sozusagen, wer schuld gewesen ist. Also das zweite Mal war nämlich, für die Familie kam Wolf und für, ich weiß nicht, für das erste Mal ein anderer. Ist auch gut, weil das erste Mal war nicht so toll. Und die hatten halt irgendwie so Gemüse mit Sauce Hollandaise drüber. Und da dachte ich von wegen, das ist jetzt auch keine selbstgemachte Sauce Hollandaise, die da drüber. Das brauchst du auch nicht. Entweder tunkst du es komplett rein, nee, dann ist es nicht schön, oder du machst es so ein bisschen spritzerartig drüber, dann bringt es gar nichts. Nee. Und wenn du es komplett rein, dann gibt das Gemüse noch Wasser ab und alles wird. Oh, das klingt aber fies. wird's verwässert. Also das bringt gar nichts. Und das Gemüse war relativ knackig, das war okay, so nach der Mutter, die Sauce Hollandaise hätte da nicht reingehört. Und da war halt, die normalen Schnitzel waren sehr pressfleischartig und waren auch eigentlich nicht lecker. Ich habe natürlich auch eins davon, ich habe beide probiert und das Schnitzel war, um zu wissen, wie es ist natürlich. Und danach bist du ja auch satt. Und das war eigentlich gar nicht lecker. Das, wobei aber dieses Schweineschnitzel, was glaube ich gewesen ist, die Nachbarn natürlich komplett, die Schale hatten sie als erste leer. Die Hälfte der Rouladen war noch da. Die Schweineschnitzel waren aber komplett leer. Rolf meinte halt von wegen Rouladen braucht er nicht bei sowas, weil Rouladen kriegt er immer zu Hause. Ich so, ja, ich glaube, du kriegst nicht, heutzutage ist es nicht normal, dass die Leute zu Hause Rouladen kriegen. Das ist richtig, aber Schnitzel ist das, was immer sofort weggeht. Also hast halt Schnitzel und paniertes, hier Dosen, Champignons in Maggi-Soße. Oder so. Paniertes Fleisch ist sofort weggeht. Ja, da kannst du komischerweise nicht viel mit falsch machen. Richtig. Gemessen daran, dass so ein Schnitzel auch irgendwie nur 1,95 gekostet hat und eine Roulade irgendwie so 4 Euro oder was, keine Ahnung was. Aber die Rouladen waren pro Stück irgendwie so viel teurer als die Schnitzel. Waren ja wahrscheinlich auch mehr Arbeit. Ja, wenn es so einfach ist, die Leute zufriedenzustellen, ja, ist es ja auch. Was unsere Wirtin ja auch vorgeschlagen hat, wir werden ja ein Themenbuffet haben, also Spargel- und Erdbeerbuffet. Und es wird Fleischbeilage geben, würde ich schon gerne sagen, als wir die 5 Schnitzel geben. Weil Leute essen gerne Schnitzel. Ja. Auch solche Sachen, die gar nicht so geil sind eigentlich. Wenn man, wie ich finde, eine gewisse Erfahrung hat. Aber ich denke mal, so mit unserer Location würde ich Schnitzel schon geil sein. Ja, aber da dachte ich von wegen, boah, also wenn man beides probiert, und ich bin am Anfang würde ich ja beides probieren, und als ich beides probiert hatte, dachte ich von wegen, die Rouladen, da merkst du, die sind schon geiler. Wenn ich jetzt noch was essen würde, würde ich jetzt nur noch eine Roulade nehmen, nicht nur einen Schnitzel mit irgendwie Pilzzeugs drüber. Das ist das Beispiel, was ich gar nicht mag, diese Dosenpilze. Das war aber dieses klassische deutsche Gericht, ja. Jägerschnitzel. Schmeckt nach nix. Fett. Ja, im Endeffekt ja. Mit ein bisschen Wässerigkeit dabei. Und ansonsten, also bei dem Ding, also eine Pommesbude kriegst du auch ein besseres. Es ist traurig. Das war nicht so irgendwie raffiniert und sowas. Wobei, also die Leute fanden es total toll und irgendwie habe ich es auch gesagt, da kriegst du zurück. Ja, wir wollen nicht so kritisch sein. Das kriegst du ja gerne mal zu hören. Ne? So kritisch wollen wir aber nicht sein. Ne? So wird. Kannst du sagen, ob es dir geschmeckt hat eigentlich oder nicht? Ob du was geschmeckt hast oder nicht. Ob es nur warm war oder nicht. Und meine Eltern haben ja schon bei 2 Anbietern gesagt und gekauft. Und meine Mutter meinte hinterher von wegen, oh, schmeckt doch irgendwie so. Das eine schmeckte doch genauso gut wie das andere. Ich so, nicht die Bohne. Das, was ihr beim zweiten Mal hattet, fand ich, schmeckte wesentlich besser als das beim ersten Anbieter. Und da sagt sie, echt? Ja, ist interessant, weil beides dasselbe gekostet hat. Die haben sich nichts getan. Ich so, ja, dann weißt du ja, wo du das nächste Mal bestellst. Also, wenn du sowas haben willst. Aber ich meine, gut, für die Klientel reicht es dann ja auch. Bisschen warmes Fleisch, zack, zack. Das Ding war ja noch, hast du, glaube ich, auch gesagt, ne? 20 Schnitzel machst du nicht eben mal selber in der Pfanne. Nee, machst du nicht. Die kannst du dann wirklich besser mal eben bestellen, dann kriegst du so einen Bottich, den du heiß machen kannst, und dann hast du die Schnitzel da. Und das ist auch nett. Das hat eine gewisse Nettigkeit, wenn du da deine 20 Plätze hast und die kannst du jedem Schnitzel mal eben auf den Tisch geben. Das ist nett serviert, das sieht nett aus, und die schmecken, aber wenn du sagst, okay, die schmecken, dann ist das ja auch okay. 20 Schnitzel machst du selber nicht. Machst du selber als Herausforderung nicht. Du kriegst ja auch gar nicht zeitgleich auf den Teller, dann. Dass die auch richtig schön sind und nicht zu trocken oder so. Also ich glaube, das ist die Gefahr zu, bei mir persönlich die Gefahr zu, dass sie zu trocken geraten könnten oder ich nicht warm genug kriege oder was auch immer. Und du hast diesen Stress, in der Küche zu stehen und wirklich 20 Schnitzel zu braten. Ja, und du kriegst es ja nicht zeitgleich hin eigentlich. Oder gut, du kannst sie braten und danach in den Ofen. Ja, wenn zu trocken. Hat sie gefallen, dass sie zu trocken werden. Wenn ich frühzeitig in den Ofen tue, geht es vielleicht noch so, aber das ist sehr viel Aufwand. Also da mal einen Hunderter springen zu lassen für Schnitzel so oder was. Ich meine, 2 Euro hat es gekostet pro Schnitzel. Das ist jetzt wirklich nicht so viel. Ich weiß nicht, was das für Schnitzel waren, aber eine gute Kalbschnitzel waren, dann müsstest du auch über 100 Euro, 20 Stück. Ja gut, die hatten Hähnchenschnitzel. Ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber Schürmann war der andere. Jetzt können wir mal hier, ich meine, Schürmanns hören sowieso nicht meinen Podcast und sowas, aber Schürmann waren die, die nicht so geil waren. Das heißt, also ich meine, wie gesagt, für die Provinznasen war es total okay. Es ist, wo du auch denkst, okay, ihr seid 60 und ihr habt noch nicht raus, auch, was gute Küche ist. Ich weiß noch, mein Geburtstag, wo ich Nackenfleisch gekauft, mariniert habe und alle wollten nur Würstchen essen. Ja, aber die Würstchen waren nicht schlecht. Also, ja, aber jeder wollte nur Würstchen essen. Ja, wären die schlecht gewesen, wäre es anders gewesen. Ja, aber ich habe vorher das Fleisch eigenhändig irgendwie getötet. Getötet und mariniert. Nein, aber. Nein, das waren die Würstchen. Vor Christian Steifen-Konzert haben wir ja diese Tests gemacht. Ja, oder ich habe den Test gemacht zwischen guten Würstchen und nicht so. Ich habe mir Mühe gegeben haben mit dem Fleisch und Leute wollten nur diese Billigwürstchen essen. Ja, aber die waren gut. Ja, aber ich habe mir so viel Mühe mit dem Fleisch gegeben. Das ist nämlich die Frage. Das heißt Mühe, du hast halt abgeschabt, okay, das war arbeitsreich. Und dann 2 Stunden, die ich zack, ja. Fleisch geschnitten habe und Zwiebeln geschnitten habe. Ja, du musst halt immer ein bisschen Rücksicht da nehmen, von wegen, wen du da eigentlich einlädst und was die eigentlich für Gourmets sind oder eben nicht. Ich denke ja auch so nach dem Motto, was ich als Student damals in Geburtstagspartys am Hollensieg in Bielefeld da gemacht habe. Das war halt, also es waren die gleichen Würstchen, das waren schon die gleichen Würstchen und dann halt, ich habe Eisbergsalat genommen, auseinandergerupft, Paprika rein und eine Joghurtsoße, die billigste. Bah. Und dann alles durcheinander. Bah. Mit Händen. Bah. Ja, sicher. Und dann diese Würstchen dabei und sowas. Das ist alles leer gefuttert worden. Also es sind natürlich, ich hatte zu viel. Und deswegen war Salat über und es waren Würstchen über. Aber ansonsten ist das erstmal leer gefuttert worden. Ja, jeder, der was futtern wollte. Bei meinem Geburtstagsbuffet war ja auch alles weg. Also bei mir auch jeder, der was futtern wollte, hat so viel gefuttert, wie er fressen konnte. Ja. Die vielleicht ein bisschen was anderes haben wollten oder mal, aber ich meine, das hat jeder gegessen. Das habe ich auch nicht erlebt, dass irgendwer nicht gegessen hätte. Nicht unbedingt jeder einen zweiten Teller, aber jeder hat eigentlich gegessen. Und ich denke mir eigentlich, jemand, der sonst was haben möchte, irgendwann waren alle Studenten, die waren nicht so verwöhnt, aber jemand, der sonst was haben will, der hat vorher schon gegessen. Der erwartet jetzt nicht auf der Party satt zu werden für den ganzen Tag. Dann hat er mittags schon was gehabt. Ja, aber ganz ehrlich, und baut nicht darauf, auf der Party abends irgendwas zu bekommen. Bei meinem Geburtstag letztes Jahr war auch das Essen komplett weg, außer deinem Salat. Ja, da hatten wir ja 2 davon. Ja, der Vegane war weg. Ja, aber ich hatte 2 von einem Nicht-Veganen. Nein, es gab einen Nicht-Veganen und einen Veganen. Meiner war nicht weg? Nein. Ist ja gut, da hatte ich noch was. Nein, heutzutage würde ich auch sagen, also so ein Essen wie damals würde ich normalerweise nicht unbedingt so nochmal machen, sondern es sollte ein bisschen aufwendiger sein. Das war ja auch bei deiner Schwester, die da so ein... Ich beschreibe dann. Na, das stimmt nicht. Ich mache auch einen Aufwand dann und so, aber... das, was deine Schwester dann angeboten hat zu ihrem Geburtstag und was fand ich auch so nach dem Motto, ja, das würde ich nicht mehr machen, weil ich mache keine derartigen Studentenpartys mehr. Weißt, man macht einen gewissen... Du warst ja beim letzten Geburtstag gar nicht dabei. Was willst du? Bei welchem? Bei dem letzten Geburtstag. Da leckeres. Von wem? Meine Schwester. Supermarkt, Sushi und bestellte Pizza. Da bin ich jetzt in Studententagen nicht drauf gekommen, Pizza zu bestellen. Da hätte ich, glaube ich, auch eher selber was in den Ofen geschmissen, irgendwie. Und am Ende ist es ja auch, ach, bist du immer noch Veganerin? Oh, sorry, wir haben nichts für dich. Ich kam von der Arbeit, nur gemerkt, direkt dahin. In der Hoffnung, was zu essen zu kriegen. Und ich brauche immer was zu essen nach der Arbeit. Und eigentlich finde ich, also... es wird einem ja angekündigt. Es ist jetzt nicht so... genau, es wird mir wurde ja auch angekündigt, kommt vorbei, es gibt was zu essen. Kommt vorbei, es gibt was zu essen. Und dann dachte ich mir, geil, cool, gehst du nach der Arbeit hin, gehst du was zu essen. Also ich bin nach Bocholt gefahren, ich bin auch nach Bocholt. Ja gut, in Bocholt würde ich nie auf einer Party davon ausgehen, dass es genau was Veganes bekommt. Ich hatte eine Party in Bocholt, das war meine Schwester. Ja eben, es war ja eine Party von deiner Schwester. Und da weiß man ja, wie es abgeht. Aber ich meine, wenn man eine Party schmeißt und es kommt jemand, der vegan ist, normalerweise wird dir das vorher, du kriegst es mit vorher, es wird dir vorher angekündigt oder du kriegst es mit. Und ab dem Punkt kannst du ja sagen, so, was haben wir denn dann für die Veganer? Oder du fragst in die Runde oder keine Ahnung was, wenn du jemand, wenn jetzt sich quasi nur Nicht-Veganer anmelden. Nein. Ja dann gehst du jetzt nicht davon aus, so nach dem Motto, oh, der kommt, ach scheiße, er hat eine Freundin dabei und was kriegt die jetzt und sowas. Dann kann es sein. Ich glaube tatsächlich, wir sind da ein bisschen anders sensibilisiert für, weil bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, dass wir mit diesem Veganertum, wie ich es gerne nenne, schon vorher angefangen hat und man hat sich immer irgendwie darauf eingestellt, dass jemand kommt, der so ein Essen braucht. Oder wenn ich was zu essen anbiete, dass es irgendwie was geben muss, was derjenige auch essen kann. Hast du immer Intus gehabt oder was? Ja. Habe ich in Bielefeld nicht gehabt. Aber, deswegen wundert mich das, dass andere so dermaßen unflexibel sind. Weil selbst als Nicht-Veganer fand ich es okay, veganes Essen zuzubereiten. Oder war es kein Problem gewesen? Irgendwie was auch für eine Party immer okay, wenn es auch mal das Gleiche war. Ich würde es auch tun, wenn ich das weiß. Aber wenn's, selbst wenn es immer das Gleiche war, es ist immer weggegangen und zwar immer, wenn es auch angekommen ist. Auch wenn es immer jedes Mal das Gleiche war. Ob es wirklich jedes Mal Falafel und Hummus war. Ich glaube ja auch, jedes Mal halt zu Partys Falafel und Hummus, aber die sind auch immer komplett weggegangen. Ist ja kein Problem. Aber ich meine, ich würde immer den Schritt dann tun. Also wenn mir eine Freundin, eine Bekannte dicht labert mit ihrem Veganertum, dann würde ich auch sagen, okay, wenn ich dich einlade, oder was willst du denn dann haben? Also ich würde vielleicht auch fragen, so, bringst du dir selber was mit? Es mag ja sein, dass die was besser macht als das, was ich einkaufen oder selber machen kann. Weil wenn du nicht Veganer bist, irgendwas zu zaubern und dann zu sagen, ja, iss mal, kann auch in die Hose gehen. Natürlich, hundertprozentig. Deswegen würde ich auch sagen, von wegen, bringst du dir selber was mit oder wie läuft's oder keine Ahnung was, so von wegen, oder reicht dir das, wenn ich dies und das mache? Aber den Schritt würde ich schon gehen. Und ich finde, normalerweise, man kriegt ja schon mit, da kommt jemand, der vegan ist, wenn es nicht der Freund von Freund von Freund ist, ja, aber dann der was haben will. Selbst da haben wir, damals beim 30. Geburtstag, es waren Freunde von einer Freundin, die da hingekommen sind, die Veganer waren damals. Und da, selbst da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was können die denn irgendwie essen? Oder, ne? Ja, aber das ist aber dieses, ich finde, wenn man ein bisschen älter wird, dann werden eigentlich auch das, was man anbietet, ein bisschen gehobener und dann macht man sich ein bisschen mehr Gedanken und dann läuft das irgendwie einigermaßen. Ich meine, gut, vegan ist natürlich schwierig, da gibt es ja in diversen Getränken und irgendwas, was dann nicht vegan ist, wo man als Nicht-Veganer gar nicht daran denkt, wenn es um Wein geht. Dass Unterschiede gemacht werden können zwischen veganem Wein und nicht-veganem Wein. Da wäre ich ja als Nicht-Veganer nie drauf gekommen. Ja, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen entspannter geworden, was das betrifft. Ich muss dazu ergeben, ich habe heute auch ein Mazedonier getrunken. Weckstütchen gegessen. Ein Weckstütchen? Stimmt, da war bestimmt Butter dran. Also als Philosoph würde ich ja sagen, so nach dem Motto, wenn etwas extra wegen dir getötet wird. Kannst du drüber nachdenken. Wenn es etwas sowieso gibt schon, ja. Unabhängig von dir, da hängt es nicht an deiner Entscheidung. Oder wenn dein Lebensstil von anderen kopiert wird, dann würde ich auch sagen, ja gut, dann würde ich auch anders reagieren. Aber jetzt in der Heater-Situation. Die eigene Gesundheit und den eigenen Körper auch irgendwann mal. Möchtest du noch ein bisschen Weinchen von Mazedonien? Nee, danke. Aber ich habe einfach mal festgestellt, dass wenn ich wieder auf die tierischen Produkte verzichte, dass es mir einfach wenig besser geht. Ja gut, das ist ja dann kein moralischer, sondern einfach ein ernährungstechnischer Aspekt. Genau, und wenn ich damit halt ein bisschen nachlässiger werde, dann nehme ich ja auch zu, dann wird meine Verdauung auch ein bisschen träger und dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger auch alles. Deswegen ist es auch so rein, sagen wir so rein, für mich persönlichen Gründen zu sagen, ich verzichte lieber drauf, ich hätte lieber mehr Getreide, Obst und Gemüse als wirklich tierische Produkte. Weil einfach ich dadurch nicht zunehme und mein Körper aber besser funktioniert. Das heißt, wenn jemand nicht für dich was Veganes hat, obwohl er dich quasi derart eingeladen hat, bist du jetzt nicht aus moralischer Sicht brüskiert, sondern von wegen aus ernährungstechnischer Sicht findest du es scheiße. Nein, biologisch, aber Mensch, dann ist schwierig. Schwierig, wenn jemand weiß, ich ernähre mich überwiegend vegan und sagt mir aber, oh sorry, für dich habe ich es aber nicht, aber ich habe dich eingeladen. Ja, dann wieder fragst du mich vorher danach, ob ich es esse oder nicht, und dann lässt es einfach sein. Und dann sagst du mir, es gibt für mich nichts zu essen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute zu mir sagen, sorry, für dich habe ich nichts, bitte isst vorher irgendwas oder bringt dir was mit. Ist das auch vollkommen in Ordnung? Ich habe nichts dagegen. Aber ja, du hast bei meiner Mutter schon dagegen, und da würde ich ja auch schon sagen, also ob die unbedingt was kredenzen kann. Nein, du wolltest das Weihnachten mal zwar okay. Da hast du was selber gemacht. Ja. Ja, ich habe dir vorher gesagt, da musst du ja selber was machen. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich selber was mache. Ja, die habe ich auch vorher geimpft. Weil das mal davor, ich sage immer, wir haben was für dich. Es wurde mir gesagt, wir haben was für dich, wir haben was für dich, und es war einfach nichts für mich da. Das hat mich so genervt. Ich weiß nicht, ob die gesagt hat, wir haben was für dich. Doch, also es hieß es immer, wir haben was für dich, wir haben was für dich, wir haben was für dich. Und es war einfach nichts da. Ich habe auch mehrfach angeboten, soll ich was kochen? Nein, nein, wir haben genug. Nein, nein, wir haben genug. Ja gut, wenn die wieder keine Ahnung hat, was vegan ist, kann es bei Monoblo wieder schieflaufen. Das war, was mich so genervt hat. Weil ich mehrfach gesagt habe, soll ich irgendwas vorbereiten? Nein, es wird zu viel, nein, es wird zu viel, nein, es wird zu viel. Ja gut, dann muss man einfach nachfragen, was es denn dann definitiv gibt. Und diese Aktion von meiner Schwester mit dem Nachtisch war schon ein bisschen kacke. Das war dieses Jahr kacke. Ja, das war so schwierig. Ja, also einfach einen Apfel zu legen und von wegen, höhö. Das war weder witzig noch irgendwie. Aber ihr eigentlicher Nachtisch war auch nicht lecker. Also ja, den kann man irgendwie so noch versuchen, da hochzuloben, aber das ist toll. Ja, ich hätte auch gar keinen Nachtisch gebraucht nach dem Essen. Nee, aber ich hätte auch. Ich mal vor, ich hätte mich voll auf Nachtisch gefreut, und dann kriege ich so einen ollen Apfel in die Hand gedrückt. Es war ja wirklich ein oller Apfel. Also kein besonderer Apfel. Es war einfach nur so. Das war nicht mein Bratapfel, das ist ja auch ein oller Apfel. Kleiner dummer Apfel. Dass man sich nur Gedanken darüber gemacht hat. Nee, konnte ja das mal daneben. Das ist ja so ein bisschen wie mit dem Geschenk. Okay, weil Geschenke ist noch andere. Also, nee, aber das mit dem Apfel war das echt schon ein bisschen so. Ja, Nachtisch ist aber in großer Runde, und ich habe das erst. Ich verstehe das nicht, warum die Deutschen. Ich dachte, da war ja irgendwie so noch so ein Ding oben dran. Ich dachte, jetzt kriegst du irgendwas, da musst du es reinhalten und dann wird es geschmort oder keine Ahnung was. Nö, das war einfach ein Apfel mit einem Faden dran und einer Klammer oben drauf. What? Und ja. Mit der Zeit dachte ich, wie kackbescheuert ist das denn? Also, weil ich weiß, dass ein Apfel irgendwie scheiße, grundsätzlich, also nach wenig aussieht und scheiße ist, mache ich eine Schnur um einen Apfel? Das sind keine Engel aus einer Klammer. Das war keine coole Idee. Also, das war auch mit Anlauf eine versenkte Idee. Also. Ja, aber man hätte es anders lösen können. Man hätte es anders machen können. Aber ich verstehe es wirklich bei den Deutschen nicht so ganz, warum man diese Sehnsucht nach einem Essen, nach einer komischen Creme, oder warum macht er das immer, diese Creme oder diese Puddings? Und was ist denn da dran immer so? Also das ist für mich irgendwie kein würdiger Abschluss eines Essens. Ja, da bin ich aber noch intensiver genervt, aber irritiert worden. Halt bei der Hochzeit von deiner Schwester. Ich meine, die hat das ja bestellt, und ich weiß nicht, ob die jetzt. Waren die Probeessen? Ich weiß nicht, ob die jetzt. Nee, und dann haben die halt irgendwas bestellt oder keine Ahnung was. Und da war halt. Ja, gab es da eine Art von Kuchen oder keine Ahnung was? Das ist Die war nicht lecker, die war total süß, und dann gab es noch irgendwie Eis und Kaffee. Und dann auch nur so ein komisches, billiges Sahne-Eis. Also ein Sahne-Eis, was nicht nach irgendwas großartig geschmeckt hat. Und irgendwas Süßes hatte ich dann noch auf dem Tellerchen, dachte aber auch so nach dem Motto, also das ist aber nicht geil. Aber das verstehe ich auch nicht. Und davor, also ich weiß noch, ich war halt Ende der 90er auf der Silberhochzeit von meiner Tante, und die hatten da. Es gab ein kleines Stück Kuchen, oder irgendwie Kuchen gab es, glaube ich, und sowas und Kaffee. Und ich war so dankbar, dass es eine Runde Kaffee gab. Da dachte ich, geil, Kaffee, gute Idee. super Idee, jetzt für alle Mann Kaffee anzubieten. Jetzt nicht jeder darf sich einen bestellen, sondern für alle Mann gibt es jetzt erstmal Kaffee. Also zwei Kaffee, da warst du wieder, das war eine schöne Pause, da war auch Musik leiser und dann konntest du wieder ein bisschen touren und keine Ahnung was. Und dann bei deiner Schwester war es so, irgendwie so, es gab ja so auch dieses Eis, es gab es hinten, ne? Hinter der, hinter dem eigentlichen Saal gab es das. Und ja, nicht lecker. Süß, keine Ahnung was. Schwierig, weil man isst ja schon sehr viel an dem Tag und trinkt sehr viel. Und dieser Nachtisch, den es dann gibt, das ist eher so provisorisch, glaube ich. Es ist jetzt nicht so. Also bei meinen Eltern gab es schon irgendwie so hier rote Grütze und keine Ahnung was. Also auch interessant. Also wenn du Früchte kriegst. Also bei uns, das hat Erdbeeren gegeben zum Nachtisch. Ich weiß nicht, was die hat jetzt so eine Creme auch vorgeschlagen, etwas mit Erdbeerencreme oder sowas. Also, weil das Thema ist ja Spargel und Erdbeeren. Nach dem eigentlichen Essen. Genau, vor der Party. Und du willst ja vor der Party. Aber du willst auch noch Currywurst und Pommes nachts haben. Ja. Ja, wir reden ja gerade um die 12 Uhr. Nee. Bei deiner Schwester war das auch das 12 Uhr-Dings. Nee, es war nicht, also dann haben wir gar nicht durchgehalten. Ja, aber es war so als. Es war ja nicht direkt nach dem Essen. Nee, das kommt schon später. Aber dann müssen die Leute von der Party nicht komplett irgendwie killen mit irgendwelchen schweren Torten und Cremes. Aber nee, und das liegt mir auch fern, dann noch irgendwie so nach irgendwie einem Essen noch so Sahne reinzuhauen. Ja, das ist ja, was ich bei den Deutschen nicht so ganz verstehe, sind diese schweren Sahnecremes, die dann irgendwie nach dem Essen nochmal reingehauen werden. Und das ist ja bei deiner Familie, das ist aber das erste Mal, dass ich so intensiv mitgehe, weil irgendwie bei den... Ist es eigentlich nicht? Wieso? Doch, bei deiner Familie ist es eigentlich am krassesten, diese Nachtischkultur. Ja gut, es gibt immer Nachtisch bei meiner Familie, aber also ich meine Mutter hat eigentlich also entweder Früchte gehabt früher oder es gab eine Art Ananascreme. Die war natürlich irgendwie so mit Sahne und keine Ahnung was. Das heißt, im Grunde hat die reingehauen, aber durch diese Fluffigkeit der Sahne und der Ananas schmeckte es leicht. Herrencreme war es nicht, aber das war jetzt nicht so ein Pudding oder es war jetzt nicht so schwer oder es war nicht so. Aber es schmeckte leicht, aber es war halt Sahne und Sahne haut halt rein. Aber es war schon, und das war halt schon so, es schmeckte leicht. So, nimm. Super gerne mochte, weil ja. Da hast du aber auch nur eine Schüssel von gegessen. Schokoladenküchlein, ja, aber diese hauen ja auch rein. Ja, diese kleinen, ne, die sind ja mega unvegan, aber diese. Ja, aber das ist doch die. Diese Tassenküche. Ja, aber das ist diese Version von wegen Scheiß drauf. Jetzt hau ich mir Schokolade rein, wo in der Mitte noch was zerfließt. Und so. Ja, aber dann hast du. Das ist die Version Scheiß drauf. Also du kannst jetzt nicht die Deutschen kritisieren, zu sagen, von wegen, was essen die da für komischen Scheiß in deiner Party. Ja, aber es haut trotzdem rein. Ja, aber das war ja auch lecker. Aber diese ganzen Cremes, die finde ich einfach nur überflüssig. Ja, mit ein bisschen Ananas kann man die schon. Ja. Bei meiner Mutter schmeckten die eigentlich ganz gut. Die waren nie so plump. Also die waren natürlich von der Machart her vielleicht plump, aber vom Geschmack her waren die... Das war plump. Ja, das war... Tüte ja. Ja, irgendwie so. Fertig. Ja. Das war nichts mit... Ja, der Mehrheit hat es geschmeckt. Ich fand es irgendwie so, okay. Also da waren auch irgendwelche Schmetterlinge, hat es genannt. Ich habe auch mal einen Apfel geguckt die ganze Zeit. Man sagt jemand, was das so, dass es so nicht geht, aber hat keiner. Schmetterlings, irgendwas hat es genannt. Ich weiß gar nicht und sowas. Da waren halt irgendwie so Zucker. Ich weiß nicht, ob es Zuckerschmetterlinge oder irgendwas. Und ich wollte es nicht zerbeißen. Ich habe die ganzen komischen Schmetterlinge am Rand des Schälchens gesammelt und dann ab in den Mülleimer, weil ich dachte, entweder ist es bloß Zucker und es schmeckt jetzt noch nicht nach Zucker oder ist es irgendwas anderes und du willst es auf gar keinen Fall essen. Also irgendwie, ja, ich finde diese Apfelaktion schon ziemlich daneben. Ja, die war erstaunlich geschmacklos. Ja gut, sie versucht es zu hypen, aber ich weiß nicht, was ist erstaunlich? Wieso erstaunlich? Ja, ich dachte eigentlich, es wäre Teil von irgendeinem Bratapfel oder keine Ahnung was irgendwie so einen eigenen Geschmack hat, aber jetzt nur unbehandeltes Obst einem vorzulegen. Also ich meine, da hätte man ja auch, man hätte ja irgendwas draus machen können. Man hätte ja irgendwie was Veganes draus machen können. Wenn man jetzt schon unbedingt sagt, man macht den Nachtisch. Hast du es dir denn mal gesagt, was du davon gehalten hast oder was ich davon gehalten habe? Nö, aber ich, also das eine Ding ist, man erreicht die Leute einfach nicht. Und das andere ist, die Reaktion ist, glaube ich, momentan deutlich genug. Ich glaube, wenn man es ja nicht gesagt hat und die Reaktion reagiert sie doch nicht, dann merkt sie doch nicht. Ja gut, das war ein Geschenk an dich, da kannst du dich hier beschweren. Ja gut, aber du bist ja mein Freund, du bist ihr Bruder, du bist doch derjenige, der viel näher ist. Ja, wenn die nochmal ankommt mit von wegen so, also ist das Gericht aufs Brot geschmiert, klar. Aber jetzt nicht so ohne weiteres, also. Ja, die bietet sich ja immer für so einen Scheiß an, also völlig also. Ja, aber genauso wie es bei meiner Mutter war, von wegen, wenn du was Vernünftiges haben willst, musst du es leider selber machen. Ja, war ja auch der Fall. Wir haben einfach nicht bedacht, von wegen, für den Nachtisch gilt dasselbe. Ja, aber es war ja die Aktion bei deinem Geburtstag und deinem Vater war das ja, und die kam ja an, die wollte mich Salate mitbringen. Ganz ehrlich, wenn ich einen Feldsalat oder einen Salat mache, dann mache ich da keine Kerne von Anfang an rein, weil die einfach nach unten rutschen und da schmeckt kein Mensch mehr was. Die biete ich doch separat, stelle ich separat mit einer Schüssel daneben, dass jeder sich sehr drüber machen kann. Ja, aber da ist ja halt nicht die versierte Köchin. Woher auch? Für wen auch? Das ist dieses Studentengehabe halt, ne? Von wegen. Und ich finde, als Student kannst du es machen. Da kannst du so einen Eisbergsalat auseinanderrupfen und bumm, weil ist doch der günstigste Salat halt. Daraus halt irgendwie eine Soße aus der Flasche drüber. Das war zum Beispiel das Dressing, was Petra mitgemacht hat, das war super lecker mit dem Salat, für den Salat. Also wir haben es ganz einfach gehalten, wir haben Eisbergsalat gehabt und Tomaten und Gurken ganz klein geschnitten. Und dann diesen Eisbergsalat? Feldsalat, ja. Ich esse für mein Leben gerne Feldsalat, das ist mein Lieblingssalat. Ja, das Ding ist ja gerade, dass ja, das Eisbergsalat zu nichts Nutze ist. Wir haben Feldsalat und Rucola. Ja. Und das war mit diesem Dressing, was Petra hatte. Wir haben Gurken ganz klein, Kirschtomaten ganz klein geschnitten. Und das war eine Kombination, war das mega lecker. Ja, ich finde, als Student oder sowas, als Anfangsstudent in der jungen Zeit. Aber Feldsalat ist jetzt nicht so exorbitant teuer, dass man nicht Feldsalat kaufen könnte. Das Dreifache, ne? Das Dreifache? Mhm. Ja gut, für die gleiche Menge quasi, ne? Du kriegst schon richtig, aber ja. Das ist das Dreifache. Mit normalen Blattsalat bist du ja auch noch nicht großartig weiter. Das ist auch nicht so günstig, aber du kommst auch nicht weit. Aber zum Beispiel Eisberg, das mache ich total, habe ich mir total gerne türkische Spitze drauf gemacht. Und türkische Spitze heißt in der Mikrowelle dann Eisberg da drauf. Das war aber keine Kulinarität. Nee, aber es hat so geil geschmeckt. Oder, was ich total gerne gegessen habe, war auch Eisbergsalat mit Toastbrot. Oh. Ich hab's geliebt. Also ich würde ja auch sagen, einen gewissen Geschmack hat der Eisbergsalat auseinandergerupft. Also jetzt nicht die Knolle unten, die muss natürlich weglassen. Klar, die schmeckt nach gar nichts, okay, aber so das dabei mit Paprika dabei und dann halt diese Irgendwas-Soße. Ich meine, das war aber auch die günstigste. Die Tipp-Soße. Und ich meine, das schmeckt dann wahrscheinlich nach Fett, würde ich jetzt sagen. Irgendwie Schmiere dann. Aber das haben die Leute gegessen und das haben die nicht wieder... Ich meine, das Ding war, wenn du das fertig gemacht hast, am nächsten Tag konntest du es nicht mehr essen. Da hatte sich das Wasser von der Soße gelöst und es wurde alles so Pappe und Matsche und diese Matsche war wirklich nicht mehr genießbar. Weicher wird. Ja, musste ganz schnell weg. Ja, das ging nicht mehr. Gut, das kann das sein, dass es noch ein bisschen knackig schmeckte. Und dadurch halt ein bisschen Wasser durch Knack losging. Salat ist eigentlich mein absoluter Favorite. Kann ich auf alles draufpacken. Er schmeckt schon wesentlich lecker. Also ich mag ja momentan gerade diese Aldi-Salate und die haben ja von Trader Joe jetzt auch Salat der Kategorie 60, 70 Cent nochmal, nee Quatsch, 1 Euro teurer. Was? Es gibt den normalen mit stinknormalen Salat, also mit Blattsalat, mhm, für 1,70. Mhm. Und die haben aber auch mit Quinoa und Feldsalat. Quinoa, Superfood. Könnte ich ja zu Hause machen. Nirgend. Was ist das überhaupt? Quinoa ist ein Getreide, habe ich zu Hause. Ja, und das dann mit, ich glaube, mit rote Beete könntest du es haben oder mit Schinken. Warum machst du denn, warum kaufst du dir so viel Geld das ein? Einfach bei Aldi. Ja, 2,60 ist okay. Ich kann dir für 2,60 eine riesen Schüssel davon machen. Mach doch mal. Ja, du fragst ja die danach. Jetzt frage ich danach. Mach mal eine riesige Schüssel von diesem Trader Joe's Aldi Salat. Ist er mit Quinoa? Was ist das da drin? Quinoa, Feldsalat. Und dann, je nachdem was, danach gibt es noch irgendwas. Ach nee, Quatsch, Quinoa ist nicht in allen drin. Wo war das jetzt drin? Da war, glaube ich, eine Honigsoße. Oh, das ist ja nicht vegan. Honigsenfsoße. Die armen Bienen. Die armen Bienen. Aber, nein, einfach weil ich den Begriff Quinoa, glaube ich, bei dir dann aufgeschnappt habe und keine Ahnung, das dachte ich von wegen, oh, kauf jetzt mal Quinoa, ist das bestimmt gesund. Quinoa ist auch gesund, aber man muss halt so eine Menge davon essen, dass es gesund ist. Was Buchweizen ist besser, ist lieber Buchweizen. Also, gibt's ja nicht bei den Aldi-Salaten da. Kann Buchweizen. Ich kann ich ja machen. Das schmeckte besser. Das schmeckte schon einen Tacken besser. Das Problem war irgendwie so, gibt's nicht immer. Ja, aber ich warte mal und dann gab es die da einfach nicht. Da gab es halt nur noch die 1,69 Salate. Aber ich meine, das andere Ding ist halt noch, also bei denen habe ich wirklich gemerkt, einen Tag später merkte man schon, man hat gestern Salat gegessen. Ich mache mir ja ganz gerne diese Bowl. Ne? Ja. Das ist so ein ähnliches Erlebnis, finde ich, weil diesen Pott leer zu fressen ist auch schon eine Anstrengung bei mir. Ich finde diese Bowls unheimlich sättigend, aber es ist auch ein Gefühl, wenn du es gegessen hast, du hast ein gutes Gefühl, also ich habe kein dieses Völlegefühl anschließend. Ja, du hast auch was Kraft getankt gerade. Ne? Genau, quasi. Ich finde, es ist Essen, was einem Kraft gibt und nicht Kraft raubt. Das ist eigentlich ein gewaltiger Unterschied, wenn du was gegessen hast, das Gefühl hast, ich bin völlig erschlagen, ich könnte jetzt nur noch ins Bett gehen und ich habe was gegessen und ich bin jetzt voller Energie und ich kann jetzt was machen. Egal ob geistig oder körperlich, ich kann jetzt was tun. Ja, ja. Und das ist für mich, also eine Bowl ist für mich also ein bisschen Kraftfutter. Ich esse das und ich habe das Gefühl, okay, jetzt bist du für den Tag gewappnet. Ja. Also ich würde noch bei irgendwie so Pommes und Chicken McNuggets sagen, also wenn die gut sind, ist das halt ein Spaßessen. Und ich finde, das darf man manchmal seinem Körper auch gönnen. Zu sagen von dem, ja, oh lecker, das schmeckt aber, ja, oh lecker. Wenn du das einmal im Monat machst, ist das ja, sprich ja auch nichts dagegen. Ich mache das einmal in der Woche, glaube ich, gerade. Das finde ich zu oft. Das findest du zu oft? Ja, weil du sonst auch relativ viel Fleisch isst. Nee, nicht so viel. Also ja, aber zum Frühstück dann oder sowas jetzt, aber nicht unbedingt zum Mittagessen. Also. Was isst du denn immer zum Mittagessen? Bitte? Was isst du denn sonst? Salat, zu Hause Salat. Mit Fleisch? Nein. In Salaten ist nicht immer Fleisch drin. Pizza isst du auch oft. Nur bei Vorstandssitzung. Jede Woche. Das ist auch noch nicht so viel. Ich glaube, wenn du quasi jeden Mittag deinen Schnitzel haben willst und morgens und abends auch noch irgendwie so deine Wurst auf. Du sagst, mit wie viel Gramm, 200, 300 Gramm Fleisch am Tag höchstens essen. So die Empfehlung vom Gesundheitsamt. 200 Gramm? Ja. Das ist eine Scheibe Wurst? Eine Scheibe Wurst ist weniger. Aber annähernd. Ja, wenn du zwei Scheiben isst, glaube ich, bist du auch schon gut dabei. Das glaube ich nicht. Das sind doch 10 Scheiben Wurst in der Packung und das sind 200 Gramm. Dann wären es 20 Gramm pro Scheibe. Weiß ich gar nicht. Ich möchte jetzt für nichts Gewehr. Ich interessiere mich da nicht für, das esse ich sowieso nicht. Nee, aber ich weiß nicht, aber das würde eigentlich wirklich umrechnen, wenn du jeden Tag irgendwie 2 Scheiben Kinderwurst isst, bist du bestimmt, dann hast du dein Limit quasi schon erreicht. Aber was die empfohlene Fleischdosis täglich betrifft. Ja, aber das ist doch wieder so eine Dosis runtergerechnet, irgendwie so, also einen Monat runtergerechnet dann auf einen Tag. Ich war relativ erschrocken, dass ich gestern gehört habe, wie viel Fleisch die Deutschen essen monatlich. Oder also jährlich. Was, jährlich? Wie viel Kilo Fleisch man dort jährlich verdrückt? Dafür, dass einige gar kein Fleisch essen. Ja, was war das? 60 Kilo oder was? Mhm. Ja gut, 60 Kilo erstmal durch 12. Ist bei 4 Kilo oder sowas? Ja, dafür, dass im Monat? Dafür, dass niemand, dass viele gar kein Fleisch essen. Ja, aber es gibt halt auch viele, die unbedingt jeden Mittag ihr riesiges Schnitzel da auf dem Teller haben wollen. Und das ist halt insofern bescheuert, weil nach der Hälfte Schnitzel ist mir scheißegal, was du isst. Aber das ist auch. Aber sie schieben es noch nach und rein. Ganz viel Fleisch, aber auch für ganz wenig Geld. Es spricht überhaupt nichts gegen Fleisch zu essen. Das sage ich überhaupt nicht. Aber das geht nicht mehr direkt ums Geld. Es geht schon erstmal um die Menge. Nein, es geht um die zeitknappe Zubereitung. Die gehen halt in eine Schnitzelbude, in eine Pommesbude. Ja, Pommesbude und kriegen innerhalb. Ich möchte da haben, ne? Und dann hast du halt in den nächsten 7 Minuten dein Jägerschnitzel. Und das macht den Eindruck einer vernünftigen Mahlzeit, die satt macht. Es soll ja erstmal nur satt machen. Es ist ja für die meisten unerheblich, was es ansonsten anrichtet, außer dass es satt macht. Das heißt, satt mache uns schnell auf den Teller. Das Problem ist aber, man weiß, dieses Fleisch, was man isst, gar nicht mehr zu würdigen. Also, wenn du deine Geschmacksnerven dementsprechend nicht ausbildest, ist dir scheißegal, was für eine Art von Fleisch. Und dann ist moralisch ja auch scheißegal, was für ein Tier dahinter da draufgegangen ist. Ich habe gestern da schon so ein bisschen diesen Bericht, ne, mit der Erhöhung der Steuern auf die tierischen Produkte, ne, das Gesundheitsamt empfohlen hat, dass man die tierischen Produkte voll besteuern sollte mit der Mehrwertsteuer und nicht mit der normalen Lebensmittelsteuer von 10% und 19%. Fand ich schon ein bisschen merkwürdig, dass die erstmal diese süßen Ferkeln gezeigt haben, die durch Stahl gejagt wurden. Und anschließend kam mal so ein Bild von irgendwelchen Fleischbrocken, die auf dem Laufband drauf. Das waren dann Pi mal Daumen die gleichen Ferkelchen. Bloß halt in der Mitte jetzt durchgeschnitten. Ja, und das fand ich schon ein bisschen makaber. Was ich noch schlimmer fand, ich habe es meiner Kollegin erzählt, die eigentlich selber Vegetarierin ist. Sie meinte so, ja, das ist doch vollkommen realistisch. Komischerweise haben die ganzen Fleischesser ja noch wirklich schlimm drauf reagiert, während die Vegetarierin sagte, ja gut, das ist doch halt so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es einen Abschreckeffekt hätte, wenn die Leute wirklich genau wüssten, wie es da abgeht. Die Leute haben da Angst vor, wenn das bekannt werden würde in aller Genauigkeit, dann würden die Leute, ich glaube aber gar nicht, dass die Leute wirklich dann da, ich glaube, die würden es einfach intensiver ausblenden. Ich weiß nicht, also ich habe schon mal darüber nachgedacht, über dieses Schlachten, ne? dieses Event-Schlachten. Du kannst dich bei einem Bauernhof anmelden zum Schlachten. Okay. Und ich glaube, wenn du das wirklich selber machst, dann hast du auch ein ganz anderes Empfinden gegenüber dem Tier oder dem Fleisch, was du gerade isst. Weil du wird dir bewusst, dass es halt ein Tier ist dahinter, das jetzt gerade umgebracht wird für dich. Aber ich glaube, da entwickelt sich jetzt noch nicht unbedingt ein sich dagegen wehren. Okay, wenn das mein Schweinchen wäre, das würde nie geschlachtet werden. Warum? Weil du es lieb hast. Ja klar, wenn ich als kleines Kind mit einem kleinen Schweinchen aufwachse oder was, ja. Würde ich ja nie sagen oder was. Ich glaube, Bauer sieht es sogar ganz anders. Klar, du siehst diese Tiere aufwachsen. Ja gut, du nimmst deinem eigenen Sohn immer das Schweinchen irgendwann weg und sagst von wegen... Ja, aber schau mal, wo du bist halt. Da kriegen wir das und das halt raus. Bauer, das hat ein Kälblein. Also du hast Milchkühe. Milchkühe, das Fatale ist zum Beispiel, das Endprodukt von, also das Abfallprodukt von Milchkühen sind Kälber. Und wenn du willst, dass die Kuh Milch gibt, dann die gebärt das Kälblein und die darf es nicht ablecken, sauber lecken, du nimmst sie sofort weg und die Kuh leidet richtig drunter, die weint über Tage hinweg ihrem Kalb hinterher. Ich will dann gar nicht die moralische Keule irgendwie rausholen, aber es ist einfach Tatsache. Das ist Milch. Genauso wie Küken, die reinweise geschreddert werden, weil die das falsche Geschlecht haben. Ich habe ja auf dem Geburtstag von Vatern ja auch mit jemandem noch. Also es ist einfach interessant, wie unroutiniert Leute mit dem Thema umgehen. Also ich meine, klar, in der Anfangszeit habe ich gesagt, so nach dem Motto, also es ist aus philosophischer Sicht, du hast als Mensch jetzt kein, oh, Daniela, mit dem Alkohol. Du hast als Mensch einfach keine moralische Verantwortung gegenüber Tieren. Ich hätte zwei Flaschen mitbringen, glaube ich. Wir haben ja noch Gin. Also du hast keine direkte Verantwortung gegenüber Tieren, allerdings, kantisch gesprochen, du solltest mit Tieren jetzt nicht jeden Scheiß anstellen, und das war in seiner Zeit halt noch das Quälen von Tieren, einfach nur das bloße Quälen von Tieren, weil das dich in der Auseinandersetzung, in der Behandlung von anderen Menschen auch abstumpft. Und das ist aber nach wie vor genauso. Und ich glaube, das ist auch was gerade die Ernährung angeht, auch so ein Ding. Also das heißt, grundsätzlich ist das Verzehren eines Tieres so nicht grundsätzlich moralisch verwerflich. Weil es gab ja Zeiten, da warst du komplett drauf angewiesen. Ja. Und so weiter und so fort. Aber natürlich, das, was heutzutage so völlig aus dem Rahmen läuft, also was da, irgendwann kommst du natürlich an einen Punkt, wo du sagst, von wegen, also, dass derart völlig unnötige Quellen von Tieren und sowas, das ist natürlich irgendwie so Kacke. Und jemand, der jetzt seine Ernährung auf vegan umstellt, der hat natürlich im Grunde das berechtigte Bewusstsein, dass er, wie sage ich immer, der Tendenz nach, du weißt ja nicht ganz genau, aber der Tendenz nach weniger Tiere quält als der Fleischesser, der immer reinhaut. Ja. Und das ist natürlich, wenn du es darauf anlegst, ein gewisser Vorteil. Klar, wenn ich nur Salat esse und keine Ahnung was, beute ich jetzt nicht irgendein Tier aus. Und es geht dadurch, dass ich jetzt dieses Tier ausbeute, auch keinem Tier schlechter. Ich glaube, das ist das. Aber auf dem Geburtstag von meinem Vater und sowas, das war schon so gleich so Ausdruck einer veganen Kampfhaltung, so nach dem Motto, die irgendeinen Blödsinn erfindet, um dem anderen die Position malig zu machen. Gar nicht. Ich bin ja selber Fleischesser, also gar nicht. Bloß ich kann damit, oder ich sehe den Bereich, den das alles umfasst, und kann damit umgehen. Ich renne jetzt nicht bei jedem 99 Cent Fleischbilligangebot hin und sage mir, will ich unbedingt haben. Wenn ich aber sehe, das sind irgendwelche Angebote, weil die Haltbarkeitsfristen sozusagen so langsam ausgehen und sowas, und deswegen rein markttechnisch gehen sie dann da mit dem Preis runter. Hat das ja zum Beispiel noch nicht jetzt irgendwie das mit der Herstellung zu tun und so weiter und so fort. Also dementsprechend kann man sich darauf einlassen, aber auf dem Geburtstag von meinem Vater kam halt gleich so nach dem Motto, also, ja, aber wenn die Kuh keiner melkt, dann leidet die auch. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das ist ja, was deine Mutter aus dem Mann hat, dann wurde sie, ja, darf man auch keine Lederstiefel tragen. Ja, man kann das bis zum Bewusstlosigkeit weiterspinnen, weil sie alles machen muss aus vegan, aber nicht vollwertig veganer, wie auch immer, gesehen werden möchte. Also ich hätte jetzt auch keine Probleme, wenn ein Veganer auf den Flohmarkt geht und sich eine alte Tasche kauft. Was ist das Problem? Wegen dieser alten Tasche, die ich mir auf dem Flohmarkt kaufe, wird keine einzige Tasche nachproduziert. Und Ledertaschen habe ich durchaus auch. Wo ist das nicht? Und ich sage dir auch immer wieder, heißt es, also ich finde es auch okay, wenn man ein bisschen was macht. Also ich finde es auch okay, wenn man sagt... Der Tendenz nach, ja. Tendenz nach. Ich würde es auch vollkommen in Ordnung finden, wenn deine Eltern sagen würden, okay, wir wollen einen Tag bewusst in der Woche auf Fleisch verzichten. Machen die ja. Ja. Katholiken, freitags gibt es kein Fleisch. Genau, die essen dann lieber Fisch. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn man bewusst sagt, ich habe irgendetwas, worauf ich verzichte, weil ich sage, es ist okay. Also ich esse vielleicht weniger Fleisch. Oder ich kaufe hochwertigeres Fleisch und nicht nur dieses Billigfleisch. Wobei ich weiß nicht, ob es auch so viel besser ist. Aber wenn man eine Kleinigkeit oder irgendwie so ein kleines Bewusstsein für etwas entwickelt, dann ist das schon in Ordnung. Also man muss nicht unbedingt alles komplett sein ganzes Leben ändern. Um Gottes Willen überhaupt nicht. Wobei man sagt ja auch immer, Massentierhaltung ist viel ökologischer als wenn man diese Bio-Freilandhaltung betreibt. Wieso? Es ist irgendwie ökologischer, weil das irgendwie auch mit dem Abfall und so weiter, es ist irgendwie besser, als wenn die freilaufen? Aber nicht für die Tiere. Nee, für die Tiere nicht, aber für die Umwelt ist es ökologischer. Für die Umwelt besser, wenn man Massentierhaltung betreibt. Ja, auf kleinerem Gebiet weniger Scheiße. Und die kann ich dann irgendwie so passend abführen. Die ganzen Holländer, ihre ganze Gülle hier bei uns in Abwasser lassen. Unser Trinkwasser ist bald auch nicht mehr. Unser Grundwasser ist bald auch hin. Aber wir bekommen Geld für, ist ja gut. Wir bekommen Geld für, dass wir unser eigenes Grundwasser für uns versauen lassen sollen, Holländer. Ja. Großartig, oder? Das war ein Thema seit den 90ern. Ja. Gedüsch. Ja, haben wir damit über alle Leute genug gelästert? Nee. Nee. Möchtest du noch über jemanden? Nein, lästern nicht über keinen. Wir behandeln immer so ein kleines Spektrum an Leuten, ne? Mit Neujahrsvorsätzen haben wir. Also ich habe ja einen Neujahrsvorsatz irgendwo so ein bisschen gefasst. Ich möchte ganz gerne weniger Müll produzieren. Ja, ich meine, wir haben das ja eigentlich sowieso drauf, dass wir irgendwelche Tüten mitnehmen zum Einkaufen im Grunde und jetzt nicht da irgendwelche Plastiktüten normalerweise kaufen, was ja, jetzt eigentlich überall noch geht zum Beispiel. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wenn ich irgendwie so Gemüse, Obst, Gemüse kaufe, dass es nicht irgendwie verpackt sein soll. Nochmal extra in Plastik. Also ich möchte schon ganz gerne auf unnötige Verpackungen. Ja gut, wir haben heutzutage das Problem, dass die Bio-Gurken zum Beispiel in Plastik verpackt werden, damit man sie besser unterscheiden kann zwischen den Nicht-Bio-Gurken. Es geht tatsächlich nur darum, das ist ja das Fatale, also ich finde das so das völlig perfide, es geht ja wirklich nur darum, diese Plastikfolie wird ja nur drum gemacht, damit man sie von den Nicht-Bio-Gurken unterscheidet. Ja. Also wie gesagt, da glaube ich, ist wieder das Kriterium der Tendenz okay und wir waren jetzt nicht so drauf, dass wir unfassbar viele Abfall. Ich glaube, es ist schon durchaus im letzten Jahr auch weniger geworden, was wir jetzt an Müll oder an Plastikmüll jetzt produzieren, weil ich ja sehr stark davon abgewichen bin, welche verpackten Lebensmittel zu kaufen, schon darauf geachtet habe, dass wir immer weniger davon im Haushalt auch haben. Ja, und wir holen uns jetzt nicht irgendwelche Plastiktüten halt noch eben. Beim Aldi gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Doch, beim Aldi, beim Rewe gibt es die nicht mehr. Beim Rewe gibt es die nicht mehr. So, und man hat irgendwas dabei oder schleppt es so oder keine Ahnung was. Ich meine, in Notfällen kann es noch sein, aber im Grunde haben wir erstmal irgendwelche Sachen dabei, sodass wir das auch so abtransportieren können, wobei wir zu Fuß unterwegs sind und ja, weil das, also man kann es schwierig sein kann. Man kann es immer anders haben, irgendwie anders lösen. Man kann sich einen Karton von irgendwelchen übrig gebliebenen Paletten holen oder. Also man kann schon seine Lebensmittel irgendwie seine Einkäufe irgendwie unterkriegen, ohne dass man dafür... Ich habe gerade große Taschen in der Jacke. Ja, aber... Da kann ich die Einkäufe auch noch, die kleinen Sachen, die ich so habe, so auch noch mitnehmen und sagen, zack. Also man kann sich das schon irgendwie so einteilen. Nee, das ist aber auch mein großes Vorhaben, dieses Jahr auch ein bisschen noch mehr darauf zu achten, dass es noch weniger wird. Und ja gut, wir kaufen jetzt aber nicht den großen Scheiß über Amazon und es kommt in die großen Kartons, wo irgendwie nur Luft drin ist und irgendwie Verpackungszeugs und... Ja, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich habe mir jetzt wieder was bestellt. Du stellst schon, ja. So vegan du bist, bei Zalando bist du auch vorne mit dabei. Nicht bei Lazando. Nicht Lazando gewesen, sondern das war jetzt ein anderer Online-Anbieter. Ich schicke jetzt auch alles zurück, gebe ich ehrlich zu. Das ist schon ärgerlich. Man macht so einen Karton auf und das ist voll mit irgendwelchen Plastikluftverpackungen. Ja. Ja gut, aber wir haben auch kein Auto. Das ist natürlich eine finanzielle Angelegenheit. Ja, aber auch ist auch unnötig. Ja, so je unnötiger, desto besser, nicht? Aber ich meine, Stefan fährt ja eigentlich auch, könnte auch komplett ohne Auto auskommen, hat aber ein Auto. Ich glaube, so wie die wohnen, glaube ich nicht. Ja, die haben ja zwei Autos, dafür ist es natürlich ein bisschen unsinnig eigentlich. Sie könnte wahrscheinlich auch Auto fahren oder Zug fahren, ich weiß es nicht gerade, aber mit zwei Autos, die da so wenig benutzt werden, finde ich es ein bisschen merkwürdig und sowas. Aber ich meine, hier ist halt so, du brauchst es wirklich nicht. Du hast Straßenbahn, will ich, du hast... Ich will aber den Fuß nehmen. Du hast zwei Straßenbahnen in Reichweite, so nach dem Motto, und den Bus davor. Also. U-Bahn und noch eine Eisbahn, wenn man ein bisschen läuft. Ja, und das ist schon sehr albern. Also ich meine, das dann nicht passend zu nutzen, sondern irgendwie so... das ist das andere Problem, was... viele Leute natürlich eingehen, also es ist wahrscheinlich machbar, aber wir machen es einfach nicht. Wir hatten ein paar Mal Auto hier und abends war es immer eine Viertelstunde Suche oder sehr lange Suche und also immer diese Suche, man weiß gar nicht, wo vielleicht mal eine Lücke ist, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass hier irgendwo Lücken sind und dann suchst du und suchst du und suchst du und irgendwann, als deine Schwester da Hochzeit hatte, habe ich halt das Auto auch irgendwo geparkt, weil ich einfach keinen Bock hatte, jetzt irgendwie so für 10 Euro hier Sprit zu verfahren, um irgendwo mal was zu finden. Oder du parkst es irgendwie so 2 Kilometer weg und du weißt gar nicht, wie das Auto in 2 Kilometer Entfernung dann irgendwie so sicher geparkt ist oder eben nicht. Wenn da jemand da dran geht, dann hast du da keine Chance. Merkst es auch gar nicht bis morgens. Und da hatte ich das irgendwann mal auf dem Bürgersteig geparkt und dachte, okay, wenn ich 10 nach 8 da hingehe, dann ist alles noch zack, Knöllchen da drauf und so, yeah. Ich habe schon meine Schwester gelatzt. Das Knöllchen hast du da, das auch noch gelatzt für deine Schwester. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, da war einmal so, es gibt so die Erfahrung, dass es einfach ein bisschen Stress ist. Wobei Axel zum Beispiel, also unser befreundeter Polizist aus Karst, halt auch sagt, in der Innenstadt von Düsseldorf Auto zu haben, ist eigentlich Quatsch, sagt er auch. Quatsch. Wozu? Ja, wenn du woanders hinfahren musst oder sowas. Leihst du dir ein Auto? Selbst wenn du eine Autovermietung nimmst, ist das immer noch günstiger. Ja, du musst jetzt nicht dauernd jedes Wochenende sonst wohin, das stimmt ja, auch wieder. Ja, selbst wenn du die paar Mal im Jahr, wo wir vorhin fahren würden, dir ein Auto ausleihen würdest, wäre es immer noch günstiger, als wenn wir eine Karre hätten. Ja, und versicherungstechnisch wäre es dann auch besser aufgehoben, als wenn du dann tatsächlich mal einen Unfall hast mit deiner eigenen Karre. Ja. Das Risiko hast du ja auch immer. Und du bist halt... Das habe ich ja auch gemerkt und sowas halt, gerade bei Glatteis, ne, dann nimmst du das Auto und sowas und plötzlich bist du auf irgendeiner Straße, die irgendwie so total rutschig ist und du bist quasi in einer Gefahrensituation, da wärst du ja nie als Fußgänger, weil du halt nicht mit dem Auto unterwegs bist. Ich bin letztens, ist hier ein Unfall halt passiert, ne, vor der Baustelle? Weiß nicht, ja? Ich bin zur Arbeit gelaufen und gerade, ich glaube, es war sogar am ersten Arbeitstag, also am 2. Dezember, weil es ein bisschen glatter wurde, weil es geregnet hat. Hm. Und da ist irgendwie zwei Autos frontal zusammengekracht. Und da ist ein Mädel aus dem Auto rausgesprungen, die ist gehüpft wie eine Wahnsinnige. Die war völlig aufgedreht. Die war also. Und ich fand es ziemlich bewundernswert. Da ist ein Typ vom Bütchen, ich weiß nicht, ob es einer von der Methadonklinik war oder wer das war, die hier immer so ein bisschen abhängig hier vorne haben, an der Ecke. Der ist hingerannt, hat sie den Arm direkt genommen und hat sich ein bisschen beruhigt. Also da hat ziemlich schnell reagiert und hat sie dann irgendwie so. Nett. Ja, du bist halt mit dem Auto relativ fix in welchen Situationen, wo du sagst, scheiß die Wand an. Also ich war damals also mit dem LT, also Ford, so ein kleiner Ford-Bus im Tecklenburger Land als Zivildienstleister, ist eine schöne Geschichte. Halt unterwegs und keine Ahnung, was und wie war. Ich bin durch Lienen gefahren und Lienen hat so ein Kopfsteinpflaster und da hat es halt, ich so, Hinfahrt war okay, Rückfahrt gleich war irgendwie so plötzlich schlitterig. Und Lienen hat so Straße, krasse Rechtskurve, krasse Linkskurve und dann geht es wieder so geradeaus. Und ich fuhr halt diese Straße entlang, schlug rechts ein und das Auto fuhr weiter geradeaus. Und ich dachte, super, also entweder bin ich gleich bei den Jungs da vorne im Wohnzimmer oder er kriegt die Kurve noch. Und das ist das Einzige und sowas und dann sitzt du und sagst, ja. Und das ist das Einzige, was du machen kannst. Ich meine, du kriegst wahrscheinlich hinterher noch einen Schock, wenn du da irgendwie ins Haus fährst oder sowas. Vielleicht kannst du irgendwie reagieren. Ich weiß es nicht. Auch schwer, aber Er hat dann die Kurve noch gekriegt, aber in dem Moment denkst du echt, ja, also entweder kriegt er jetzt die Kurve noch oder ich fahre jetzt gegen das Haus da und sowas. Und das ist vielleicht eine Gefahrensituation, die hast du als Fußgänger nicht, außer wenn da gerade ein LTE auf dich zufährt und denkst von wegen, also entweder kriegt er die Kurve noch oder... Ich nehme mit. Ja. Der haut mich gleich um. Also es ist aber noch tendenziell, es ist ja heutzutage alles tendenziell, ich glaube, es ist tendenziell das Wort ist, ja. als Fußgänger noch unwahrscheinlicher, dass du einen Autounfall hast, als Autofahrer. Ja, aber wenn du einen Autounfall hast, hast du ja gar keine Chance, Kind. Als Fußgänger. Du hast es ja meist als Autofahrer schon nicht. Also, ja, wir hatten es ja Unfälle von 50 km/h gegen 50 km/h, hast du keine Chance mehr. Airbag scheiß drauf. Also 50 km/h, das ist 100 km/h gegen die Wand. Herzlichen Glückwunsch. Wenn jemand mit 30 km/h gegen dich als Person fährt, hast du auch keine Chance mehr. Doch, 30 km/h geht noch. Das ist nicht, also wenn du nicht siehst, okay, aber wenn du dann versuchst wegzuspringen oder hochzuspringen, ist 30 km/h noch nicht so schlecht. Das ist noch ein bisschen merkwürdig, weil letztens wurde ich ja mit meiner kaputten Hüfte fast von einem blöden Mercedes alten Mercedes-Fahrer mitgenommen. Ich bin ihm wohl nicht schnell genug über die Straße gelaufen. Also manchmal ist es so, manchmal sind meine Hüftschmerzen noch ein bisschen intensiver und dann kann ich nicht mehr so schnell laufen. Und dann bin ich über die Straße irgendwie gehumpelt und da war so ein Mercedes-Fahrer, der um die Ecke gebogen ist, so ein älterer Herr, und der hat ziemlich erbost in den Rückspiegel geschaut, als ich noch irgendwie vor seinem Auto weggehüpft bin, letzte Sekunde. Er hat mich fast umgebracht. Also das hast du hier... Also mit der Geschwindigkeit, mit der unterwegs wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Wenn er mich erfasst hätte, wäre ich tot. Das hast du hier in Düsseldorf, das habe ich gemerkt, also das hatte ich in Bielefeld nicht und das habe ich auch in den Büren nicht gehabt. Es gibt so Tage, wo du als Fußgänger merkst, scheiße, heute ist hier aber irgendwie bei den Autofahrern ist irgendwie der Wurm drin. Heute geht's da irgendwie so ab. Heute läufst du jetzt nicht einfach so über die Straße, heute rennst du nur Sicherheit und du guckst und so und am besten die Fußgängerwege hinter den Autos, so, da fahren sie erstmal gegen die Autos, du wirst bis nicht. Aber heute fahren die so eine Scheiße und das war zum Beispiel, als es hier mal gebrannt war und deine Schwester war hier, in Straßburger war es glaube ich noch, da kam ich dann und dachte, kam da so an und ich dachte, ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie, die fahren heute Scheiße und sowas und da hatten wir es so, das ist halt da Straßburger nebenan im Mercedes-Werk. Da haben irgendwelche Kinder was angezündet, so nach dem Motto, und der ganze Straßenzug war verqualmt und keine Ahnung was. Das war eine Papierfabrik. Und heute war so ähnlich. Ich hörte irgendwie so einen, also in der, was ist denn das am Karlsplatz da? Nee, Karlsplatz ist es gar nicht. Wie heißt denn der Platz da, wo der Markt ist? Der Samst. Ne, hier vorne. Der Gemüsemarkt so, da. Ja. Goldsheimer? Goldsheimer Platz? Nee. Heißt er auch irgendwie mit Platz, oder? Ja, ich weiß, der war der jüdische Gemeinde da, ja. Ja, was war da? Nicht ganz, aber weiter hinten und sowas. Ja, aber da latschte ich halt so hier am Space Burgers da hoch und war so auf dem. Kollenbach ist doch hier. Kollenbacher? Nee, bin ich. Nee, okay. Ja. Latsche da so, war auf der Mitte und ich hörte ein Auto mit ordentlich PS, also richtig Gas geben. Und ich dachte so nach dem Motto, also wo ist der denn? Wo ist der denn auf einer Hauptstraße und sowas? Hört es leicht näher, kommt ich so, pff, der kommt hier entlang. Und tatsächlich, irgendwie so, ich glaube, 10 Sekunden dann später, also wirklich noch eine gefühlte Ewigkeit später, kam da wirklich so irgendwie so mit Düsseldorfer Kennzeichen, aber irgendwie so ein Porsche irgendwas, also was da entlang mit ordentlich Tempo und gleich um die Kurve, wo ich dachte, ja, boah, wenn hier irgendein Kind hinter dem Wagen, wenn ein Fußgänger noch versucht... Der ist direkt daneben am Spielplatz. Und du kannst jetzt auch nicht einfach so in voller Fahrt einfach so rechts in die Straße rein. Wenn du eigentlich rechts vor links hast. Der Typ, der mich damals fast mitgenommen hätte. Also wäre ein Kind vor mir gewesen, er hat das definitiv mitgenommen. Er hat sie auch ohne Rücksicht auf Verluste. Hat gar nicht auf geachtet. Er ist 2 Sekunden irgendwo an der anderen Ampel eher. Aber was, ich verstehe das nicht. Das bringt dir nichts, zeitlich bringt dir das nichts. Gar nichts, aber was ist das denn, der so rücksichtslos zu fahren? Aber wie oft ist zum Beispiel diese ganzen neuen Häuser hinten im Le Flair, wie das heißt, ne, im Zooviertel. da, die, sind, die Bürgersteige sind relativ eng, was das betrifft. Du läufst entlang, die haben auch diese ganzen Tiefgaragen. Ein paar Mal bin ich da lang gelaufen und da ist mir irgend so eine blöde Tuse mit voller Wucht nach oben gerast, weil die relativ tief sind, diese Tiefgaragen, und die sind wohl nicht in der Lage, das, die mit ihren kleinen Karren irgendwie hochzufahren. Die rasen da richtig raus. Und die hätte, also ich wäre fast zweimal wäre ich auf dem Auto irgendwie mitgenommen gewesen, wenn ich nicht frühzeitig irgendwie darauf reagiert hätte. Wäre ein Kind gewesen, also wäre ein Kind vor mir oder mit mir gewesen, wäre es tot. Und was macht die? Oh, sorry, fährt weiter. Ja, die, das sind meistens so Leute, die gar keine großartige Erfahrung mit Autos haben. Es ist mir egal, die hat mich was umgebracht. Eine Sekunde später und ich wäre tot. Oder hätte wer Querschnitt gegeben, was auch immer. Und dann einfach nur sagen, oh, hey, sorry. Ja, so sind die Leute mit den teuren Karren. Genau, hat fährt irgendwie Audi, TT, was auch immer. Für ja, die Scheiß müssen was bringen, da muss man auch mal Gas geben. So. Und dann machst du es nicht so lange, diese scheiß Garage hochzufahren und bringen alle möglichen Leute in Gefahr. Genau. Wieder diese Arschlöcher, die alle Leute in Gefahr bringen, sagen wir. Schönen Dank, dass Sie ja heute zugehört haben. Wenn Sie wirklich so lange durchgehalten haben. Und Kinder, ihr müsst echt ins Bett zu langsam. Kinder, geht jetzt bitte ins Bett. Ja. Muss ich das tausendmal sagen? Mein Vater sagte immer, das kannst du tausend, das habe ich tausendmal gesagt. Du hast das nicht tausendmal gesagt. Ich verstehe den Vater sowieso nicht. Er kann mir tausendmal was sagen. Ich will sowieso nicht. Er hat nie Sachen tausendmal gesagt. Weißt du noch gar nicht. Man hört den nicht. Man versteht den auch nicht. Das stimmt nicht. So, wir hören uns wieder bei der 46. Folge der. Wir freuen uns drauf. Anmerkung zum Weltgeschehen. Mit. Carsten. Und Tatjana. Tschüss. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.